okay, warum eigentlich eine andere Ökonomie? Es gibt auch viele andere Probleme, die zumindest nicht verschlimmert werden sollen durch eine andere ökologische Probleme, Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen. Das nur so als das unsystematische Aufzählung. Mir geht es jetzt insbesondere um Folgendes. Einmal den repressiven, also freiheitseinschränkenden Charakter der Ökonomie zu kritisieren und die Repression abzuschaffen. Also da finde ich im Raum wahrscheinlich auch viel Zustimmung. Das ist wahrscheinlich einen weitgehenden Konsens. Und andererseits, und das ist wahrscheinlich hier im Raum eher kontrovers, geht es mir auch darum, sollte es in der Marktwirtschaft nicht Fortschritt zu verdammen, sondern neu zu begreifen. Also die Möglichkeit zu denken, dass es sowas wie eine nicht-repressive Marktwirtschaft geben könnte. Aber jetzt komme ich hier zu Punkt 1. Okay, Punkt 1, freie Marktwirtschaft, repressiv, Fragezeichen, hier deshalb, weil frei und repressiv ja zumindest nicht unmittelbar zusammenpasst. Ich sagte vorher schon, Ökonomie ist repressiv, indem sie die Leute an die Lohnabhängigkeit kettet. Für die Ökonomie meine ich die Unternehmen und auch die staatlichen Rahmenbedingungen. Und zu staatlichen Rahmenbedingungen gehören die aktuellen Reformen, die sind repressiv, indem sie die Lohnabhängigkeit verschärfen, eigentlich vervollkommnen. Arbeitslosengeld 2 gibt es nur noch als Leistung gegen Gegenleistung. Zumindest laut Gesetz, in der Realität sieht es ganz unterschiedlich aus, sagen wir mal so. So wird die Lohnersatzleistung zum Lohn, Lohn für Wohlverhalten, für Erfüllung von Mitwirkungspflichten, sogar das Existenzminimum müssen sich die Leute inzwischen erstmal verdienen. Die ökonomische Sicherung der eigenen Existenz soll Mühe bereiten, soll das ganze Leben bestimmen und überschaffen. Eine Ökonomie, die die Leute dazu abrichtet, ihr ganzes Leben im Dienst der Ökonomie, der Wirtschaft, ihr ganzes Leben als Dienst an der Wirtschaft aufzufassen, ist repressiv. Hier zwei Varianten. Einmal A, die direkten staatlichen Anweisungen, die unproduktiven und zeitraubenden Mitwirkungspflichten der Hartz-IV-Reform, unsinnige Arbeitssuche, ganze Bewerbungsschwachsinn, Trainingsmaßnahmen zur Überprüfung der Arbeitsbereitschaft, Bewerbungstrainings, inzwischen auch direkte staatliche Arbeitsverpflichtungen, neue Arbeitsdienste. Zu viel Wind heute. Neue Arbeitsdienste, 1-Euro-Jobs, schlecht bezahlte ADMs. Also hier ist eine staatliche Planwirtschaft im Niedrigstlohnsektor am Entstehen. Das ist die eine Variante. A. B, die zweite Variante, und damit sind wir mitten im Thema, ist der Markt selber, also der Schummelzwang der Verhältnisse, der Arbeitsmarkt, die Lohnabhängigkeit. Das ist quasi die natürliche Variante, mit natürlichen Anführungszeichen. Die Abschaffung des Sozialtransfers, diese unnatürlichen Sozialtransfers, also Arbeitslosengeld und so Sachen, die Reinigung des Marktes von sozialstaatlicher Verfälschung. Wir haben dann einen Markt der wahren Arbeitskraft, also für die wahre Arbeitskraft, aber einen Markt mit einem starken Machtungleichgewicht. Die Anbieter von Arbeitskraft, also diejenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen wollen, das anbieten, können sie nicht, wie es sonst auf Märkten üblich ist, so zurückhaltend sein, nö, zu den Bedingungen nicht, sondern die müssen sie anbieten. Sie sind zum Verkauf ihrer Ware, der wahren Arbeitskraft, gezwungen, weil sie davon leben müssen. Das ist eben eine Spezialität des Arbeitsmarktes, auf die zum Beispiel Rob Huber, es gibt auch übrigens zum Thema interessante Bücher. Rob Huber ist ein Autor, der schon in so einem Sammelband mit drin ist, der schon in den 80er Jahren auf diese Spezialität des Arbeitsmarktes hingewiesen hat, wo da die eine Hälfte der Marktteilnehmer, nämlich diejenigen, die Arbeit suchen und Arbeit verkaufen müssen, ihre Ware verkaufen müssen. Also wir haben einerseits formale Freiheit, also die Vertragsfreiheit auf den Märkten, andererseits die Realität des Zwanges. Wenn jemand vor der Wahl steht, einen üblen Job zu machen oder zu hungern, hat er zwar noch formal die Freiheit, diesen Job abzulehnen, aber seine reale Freiheit ist sehr gering. Diesen Begriff der realen Freiheit habe ich von einem anderen Autor, Van Parijs, Real Freedom for All, also er nennt es Real Freedom, wirkliche Freiheit. Und es ist eben mehr als nur die formale Freiheit. Und je übler die Folgen der Ablehnung von Arbeit sind, umso härter ist der Arbeitszwang. Also je größer die Not der Arbeitslosen, umso mehr werden sich die Beschäftigten an den Job klammern, umso erpressbarer werden alle Unabhängigen, egal ob arbeitslos oder beschäftigt. Das ist das Projekt des Neoliberalismus, also ein wesentlicher Aspekt dieses Projektes. Weg mit den sozialen Verschwendungen, damit die Leute bereit sind, zu jedem Preis und zu allen Bedingungen zu arbeiten. Das ist Repression mittels formaler Freiheit auf dem Arbeitsmarkt, aber ohne den Rückhalt eines von Arbeit unabhängigen Einkommens. Also dem Arbeitsmarkt auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sein. Ohne die Möglichkeit ausweichen zu können. Das ist eine Art Repression, bei der es einen personifizierbaren Unterdrücker nicht gibt. Also da gibt es keinen bösen Tyrannen oder keine bösartige Bürokratin auf dem Amt, sondern es ist der berühmte stumme Zwang der Verhältnisse. Und dies findet statt, müssen wir immer mitdenken, in einer ökonomischen Entwicklung der Produktivitätssteigerung, also in einer sehr erfolgreichen ökonomischen Entwicklung mit zunehmender Verüberflüssigung von Arbeit. Also, was findet statt? Je überflüssiger ich als Arbeitskraft bin, desto härter muss ich gegen andere Überflüssige um immer überflüssigere Arbeit konkurrieren. Das ist so die absurde Situation, die immer mehr sich zuspitzt. Um überhaupt meine Arbeitskraft verkaufen zu können, muss ich mich immer billiger und williger anbieten als die anderen, muss ich sie unterbieten. Das ist gemeint mit Unterbietungskonkurrenz. Und mit dieser immer härteren Unterbietungskonkurrenz verschlechtern sich die Unabhängigen gegenseitig immer mehr die Lebenssituation. Das macht die Angelegenheit nicht nur so grausam und unangenehm und auch bedrohlich für die Betroffenen, sondern auch so komplett gescheut. Je mehr Arbeit durch Produktivitätsfortschritt in vielen Bereichen überflüssiger wird, umso härter wird der Arbeitszwang. Umso erpressbarer werden die, die arbeiten müssen und sollen. Das war jetzt der Kapitalismus mit Lohnzwang. Die Alternative zu diesem Einschüchterungskapitalismus, also das oppositionelle Projekt, ist die Umsetzung eines ausreichenden, bedingungslosen Grundeinkommens. Jetzt kommen wir zu Punkt 2. Viele werden schon wissen, worum sich dabei handelt. Ich nenne mal die vier entscheidenden Kriterien. Das erste Kriterium, um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, ist die Bedingungslosigkeit. Das ist keine Bedingung, die ich erfüllen muss, sowas wie Arbeit oder Arbeitsbereitschaft, Arbeitsbemühungen, es gibt keine Gesinnungsprüfung, ich muss im Jobcenter nicht beteuern, wie furchtbar unglücklich ich bin als Arbeitsloser. Das ist das erste Kriterium, also kein Arbeitszwang. Das zweite Kriterium, es muss ausreichend hoch sein, also kein faktischer Arbeitszwang. Bei einem sehr geringen Grundeinkommen muss ich mir was hinzuverdienen, um über die Runden zu kommen. Das ist die Kombilohnlogik. Staatlicher Zuschuss zur Subventionierung eines Niedriglohnsektors. In dieser Richtung eines faktischen Arbeitszwangs gehen es die aktuellen Vorschläge, zum Beispiel von Professor Straubhaar oder auch inzwischen von Ministerpräsident Dieter Althaus. Erstaunlich, bedingungsloses Grundeinkommen fordern die tatsächlich ohne Arbeitszwang, aber eben sehr niedrig. Da bleibt sowas wie ein faktischer Arbeitszwang. Also das wollen wir nicht. Hier ist jetzt Netzwerk. Ein bedingungsloses Grundeinkommen muss ausreichend hoch sein. Was heißt ausreichend hoch? Es ermöglicht mir gesellschaftliche Teilnahme. Was heißt das nun wieder? Es kann nicht präziser gefasst werden, das Kriterium. Es bleibt eine Rest Schwammigkeit. Zum Beispiel 1.000 Euro. Die meisten würden damit prima auskommen. Aber wenn jemand Zahlungsverpflichtungen hat, Ratenzahlungen, Bausparvertrag, dann sagen 1.000 Euro habe ich immer noch faktisch. Ein Arbeitszwang ist zu wenig. Man kann sagen, auf jeden Fall, je höher das Grundeinkommen ist, desto weniger Leute werden dann noch sowas wie einen faktischen Arbeitszwang verspüren. Das war das zweite Kriterium. Das dritte ist ein Grundeinkommen als individuelles Anrecht, also nicht für Haushalte oder für Bedarfsgemeinschaften. Die Leute, insbesondere für Frauen ist das immer noch wichtig, sind nicht angekettet an ihre Lebenspartner. Alle Individuen haben ein eigenes Grundeinkommen. Ich muss nicht nachweisen, dass ich niemanden habe, der mich versorgen kann. Müssen könnte. Das führt zu vierten Kriterium, keine Bedürftigkeitsprüfung, muss nicht meine Bedürftigkeit nachweisen. Das Grundeinkommen gibt es für alle. Das heißt konkret, alle 80 Millionen Einwohner der Bundesrepublik, perspektivisch die ganze Weltbevölkerung, aber bleiben wir bei den 80 Millionen, bekommen alle individuelles Grundeinkommen. Was braucht man dafür? Eine Finanzierung. Eine Größenordnung 1000 Euro. Braucht man also in etwa das halbe Bruttoinlandsprodukt? Viel mal Daumen, so die Größenordnung. Das ist so recht viel. Finanzierung ist also auch ein Thema. Wenn das Grundeinkommen bewirken will, dass die ökonomisch Schwächeren mit Grundeinkommens hinterher besser haben, das ist ausdrücklich beabsichtigt, vom Netzwerkgrundeinkommen, bedeutet es zwangsläufig, dass es Leute gibt, die sind Nettozahler. Also die mehr abgeben müssen als vorher. Also es ist klar, da muss irgendwie eine Finanzierung erkämpft werden, gegen auch gegen Widerstände. Es gibt auch unterschiedliche Finanzierungsmodelle, solche, die im Einkommen ansetzen, wie das Take-Half-Modell der BAG SAI für das Existenzgeld. Es gibt andere Modelle, die den Verbrauch an der Einkommensverwendung ansetzen, also Umsatzsteuer, auch Mehrwertsteuer genannt. Aber die Finanzierung soll hier nicht das Thema sein, will ich nur erwähnt haben. So. Das ist spannend. Ich finde aber natürlich ist es damit die Finanzierung. Sagen wir so, es gibt, die Wirtschaft wird immer produktiver und insofern kann sie nicht das Problem sein. Okay. Aber ich gebe zu, das kann, da kann man auch sehr ausführlich und wirklich wochenlang über Unterschiede mit großen Excel-Tabellen Modelle ausrechnen. Und ich wollte es auch nicht abwürgen. Man kann auch anfangen mit einem Arbeitslosengeld 2, ohne das ganze repressive Beiwerk. Da hat man auch schon so einen Einstieg. Und das ist ja offensichtlich heute schon finanzierbar. Schraupar sagt, wenn wir alle sozialen Leistungen nehmen, die es jetzt schon gibt, und das sind ja, das Grundeinkommen gibt es ja für alle Personen, also auch alle, die Geld verdienen. Schraupar sagt, wenn wir jetzt die sozialen Leistungen, die es gibt, also Rente, Arbeitslosengeld und so weiter, und dies auf alle Personen, auf alle 80 Millionen verteilen, dann kommen wir eben auf diese 600 Euro pro Monat. Zu wenig, aber das ist ja auch ein Anfang. Aber ich bin gern bereit, vielleicht nicht heute, aber zu jeder von Ihnen gewünschten, von euch gewünschten Gelegenheit, ausführlich zum Thema Finanzierung mich auch zu äußern. Jetzt kommen wir weiter. Es ist so, dass vielen Linken am Grundeinkommen passt. Es ist zu wenig kollektivistisch, also es ist sehr individuell. Für jeden individuellen Einkommen. Das passt auch zu wenig zu der Vorstellung einer gesellschaftlichen Lenkung der Ökonomie. Also Pläne, die dann alles vernünftig organisieren. Und die Forderung Grundeinkommen, es passt den Linken nicht, dass es das Establishment an den gesellschaftlichen Schaltregeln so wenig angreift. Also nicht nur, dass keine Köpfe rollen sollen, es sollen auch keine Eigentümer enteignet werden, es sollen keine Unternehmensführung entmachtet werden. Also es ist für Linke zu wenig revolutionär. Was heißt das Grundeinkommen? Eigentlich nur genug Geld für alle. Das scheint auf den ersten Blick wenig, aber ich möchte alle einladen, darüber nachzudenken, welche Konsequenzen es im Einzelnen vielleicht doch haben kann. Damit komme ich zu drittens. Stärkung der individuellen Freiheit aller. Verringerung der Erpressbarkeit der dann immer weniger Lohnabhängigen. Zunächst geht es um eine Stärkung der individuellen Freiheit. Auch das ist Leuten, die einen Sozialismus wollen. Sozialismus wollen alle Personen zu ihrer Aufgabe haben, irgendwie verdächtig. Was heißt individuelle Freiheit? Bei Van Parijs geht es hier um einen graduellen Begriff der realen Freiheit. Vorhin schon erwähnt, ist mit der wirklichen Freiheit. Ich kann mehr oder weniger frei sein. Ich bin umso freier, in je höherem Maße ich tun kann, was ich will. Auch da gibt es noch ein Problem. Es gibt das Problem des zufriedenen Sklaven. Wenn ich tun kann, was ich will, aber nur sehr wenig will, dann muss ich nicht unbedingt sehr frei sein. Also es geht darum, im möglichst hohen Ausmaß das zu tun, im möglichst hohen Ausmaß das tun zu können, was ich wollen könnte, vernünftigerweise. Das ist so die Definition von Van Parijs. Das ist dann Emanzipation. Bitte? Emanzipation. Den Begriff wollte ich ja nicht verwenden. Ihm geht es tatsächlich um den Begriff der individuellen Freiheit. Das möglichst viele Handlungsoptionen zu haben. Das heißt, es bezogen auf unsere Arbeitsgesellschaft. Das heißt, zunächst mal und vor allem zu einer Arbeit, die ich tun soll, auch Nein sagen zu können. Also die Fähigkeit und die reale Möglichkeit, Nein sagen zu können, ist der Kern aller Freiheit. Das sagt unter anderem auch offen, Klaus Offen. Wenn ich nun gestützt auf ein ausreichend hohes Grundeinkommen jede konkrete mir angebotene Arbeit verweigern kann, dann habe ich bezogen auf Arbeit eine Option mehr, nämlich die aus dem Spiel auszusteigen, und zwar ohne dabei Schaden zu nehmen. Genau deshalb, weil ich Nein sagen kann, habe ich auch innerhalb des Spieles, also wenn ich in der Arbeit drin bleibe, mehr Optionen, nämlich eine bessere Verhandlungsmacht. Ich bin dann nicht mehr so erpressbar. Das gesicherte Einkommen schafft mir eben nicht nur die Wahlmöglichkeit, dies oder jenes zu konsumieren, das auch, aber eben nicht nur, sondern die Wahlmöglichkeit zwischen unterschiedlichen Lebensentwürfen, mit Arbeit, ohne Arbeit, mit dieser oder jener Arbeit, mit viel, mit wenig Arbeit, ist der entscheidende Punkt. Jetzt komme ich zu viertens, Entkopplung von Arbeit und Einkommen. Da habe ich jetzt ein Schaubild vorbereitet, damit es leicht eingängig ist, was ich da meine. Also das Grundeinkommen, wenn es denn bedingungslos ist, beendet die starre Kopplung von, des Einkommens an die Arbeit. Also hier haben wir die Arbeit. Und das normale Denken ist, die Arbeit ist die Voraussetzung für Einkommen. Das ist der Lohn. Das sind wir gewohnt zu denken. Arbeit als Voraussetzung für Einkommen. Also das Lohnprinzip sagt, gerechtes Einkommen nur. Das ist jetzt übrigens kein Wirtschaftskreislauf. Das ist jetzt so eine sittlich-moralische Zusammenhangsdarstellung. Werden wir gleich genauer erläutern. Also gerecht ist ein Einkommen nur, wenn es ein Lohn für eine Gegenleistung ist. Also Arbeit. Arbeit ist die Voraussetzung für Lohn. Ein bedingungsloses Grundeinkommen setzt das Lohnprinzip außer Kraft. Folgt stattdessen ein Ermöglichungsprinzip. Also das Einkommen ist Voraussetzung für Arbeit, für Tätigkeit, aber auch für dies und das. Muße zum Beispiel, also Einkommen als Ermöglichung von unterschiedlichen Lebensentwürfen. So. Die Ermöglichung einer möglichst großen Spannweite von Lebensentwürfen. Das ist die individuelle Betrachtung, also die Umkehrung des Denkens vom Lohnprinzip zum Ermöglichungsprinzip. Okay. Jetzt zum Thema Markt. Ich wollte ja sagen, dass es mit den Märkten gar nicht so schlimm ist. Da habe ich jetzt hier ein paar Stichworte von A bis G. Die möchte ich jetzt gerne mal eingehen. Also für Wirtschaftsliberale ist der Markt ja das Heiligtum. Das Heiligtum schlechthin, also die Institution, von der alles Gute ausgeht. Das darf nicht in Frage gestellt werden. Im linken Kreis ist es umgekehrt, dass die Markt die Quelle aller Übels, Ursprung von Zwang, der Gewalt. Ich plädiere dafür, über das Thema Markt differenziert nachzudenken. Und da möchte ich jetzt eben einige Aspekte nur schlaglich andeuten. Vertragsfreiheit. Es gibt ein sehr einfaches Argument, dass Vertragsfreiheit eigentlich immer gute Ergebnisse hervorbringen müsste. Warum? Treffen sich zwei, schließen einen Vertrag ab, das werden sie eigentlich nur tun, wenn sie beide einen Nutzen davon haben. Also spieltheoretisch in einer Win-Win-Situation sind. Sonst werden sie es nicht machen. Also durch den Vertrag findet also eine Vermehrung des Nutzens auf der Welt statt. So die Idee. Voraussetzung dafür, dass es stimmt und nicht nur pure Ideologie ist allerdings, dass es keinen faktischen Zwang gibt, dem der Schwäche der Vertragspartner unterworfen ist. Also genau das, was auf dem Arbeitsmarkt der Fall ist. Auf dem Arbeitsmarkt stimmt eben genau das nicht. Und zwar auf dem Arbeitsmarkt ohne Grundeinkommen. Also einem Arbeitsmarkt ohne Grundeinkommen mit Lohnabhängigkeit, da stimmt genau das nicht, diese Win-Win-Situation. Mit Grundeinkommen sieht die Sache anders aus. Und das muss man jetzt genauer ergründen. Also B, abwägen können. Mit Grundeinkommen können die Leute abwägen. Will ich den Job, will ich ihn nicht? Wie gern will ich ihn? Wie hoch soll die Entschädigung sein für die entgangene Freizeit? Und er klingelt schon. Die Vertragsfreiheit ist dann mit Grundeinkommen nicht getrübt, sage ich mal, durch die extrem ungleiche Machtverteilung. Es gibt immer noch ungleiche Machtverteilung, aber die ist ein Stück weit angeglichen. Also diese berühmte gleiche Augenhöhe ist da mit Grundeinkommen eher gegeben als ohne. Dann C, freie Kooperation statt erzwungene Kooperation. Eine repressive Marktwirtschaft, gekennzeichnet durch erzwungene Kooperation. Die Leute müssen mitmachen, müssen irgendeinen diesen Job annehmen, müssen sich vom Jobcenter irgendwo hinschicken lassen. Eine nicht repressive Marktwirtschaft ist gekennzeichnet von freier Kooperation. Also dieses Begriffspaar, freie Kooperation, erzwungene Kooperation, habe ich von Christoph Speer, der darüber einen Aufsatz geschrieben hat. Dann D, kein Verkaufszwang für das Arbeits- oder Tätigkeitsangebot. Also hier geht es um das Thema Angebot und Nachfrage. Markt ist ja immer Angebot und Nachfrage. Wer Ökonomie studiert, ständig mit Angebots- und Nachfragekurven zu tun hat, die sich dann irgendwie schneiden und dann Gleichgewichtspunkt irgendwie sich einpendelt. Mit Grundeinkommen kann ich in höherem Maße darüber nachdenken. Was will ich eigentlich anderen anbieten? Will ich wirklich den anderen was an? Will ich einen Nutzen für sie in die Welt setzen? In einer repressiven Marktwirtschaft muss ich eine Lücke finden. Muss ich einen Job finden, in den ich reinpasse? Muss ich dankbar sein, wenn ich einen Arbeitszwang finde? Bin mein Leben lang gehetzt, mich erfolgreich auf dem Markt zu verkaufen? In einer nicht repressiven Marktwirtschaft kann ich mir das überlegen, wie will ich meine Arbeitskraft verkaufen? Welches Werk will ich in die Welt setzen? Wenn überhaupt. Womit will ich die anderen erfreuen? Will ich das überhaupt? An der Stelle ein Exkurs. Was heißt repressive Marktwirtschaft für junge Leute? Wir müssen schon in der Schule, und erst recht Ausbildung, Schule, manchmal schon in der Schule, geht es inzwischen los, ihre Interessen der späteren Verwertbarkeit unterordnen. Es scheint wohl auch mehr und mehr zu greifen. Ich bin in den 70er Jahren mehr so sozialisiert worden, dann war es noch nicht so. Leute werden unentwegt in Panik versetzt, werden darauf abgerichtet, ihr Leben danach auszurichten, wo könnte meine Joblücke sein. Genau. Und zum Mitmachen gibt es keine Alternative. Gleichzeitig gilt außerdem für viele, dass sie sowieso keine Chance haben, erfolgreich zu sein, auch wenn sie sich noch so sehr anstrengen. Sie müssen mitmachen, obwohl es ihnen gar nichts bringt. Also sie erhalten eine doppelte Botschaft. Du hast eigentlich keine Chance, aber musst es nutzen. Es wäre mit Grundeinkommen anders. Könnte Interessen sich unkanalisiert mehr entfalten, viel weiterentwickeln. Und der lebende Konkurrenzdruck, der jetzt schon Schulkinder, die sich irgendwie nicht mehr abschreiben lassen, offenbar im Bann hält, wäre zumindest teilweise den Boden entzogen. Das war jetzt der Exkurs Juni. Jetzt mal weiter zum Thema Angebot und Nachfrage. Also noch bei dem Punkt Dora. Mit Grundeinkommen gibt es weiterhin sowas wie den Markt. Also wenn ich ein Angebot in die Welt setze und es gibt keine Nachfrage, ist es weiterhin eine Enttäuschung. Das wird mir das Grundeinkommen nicht ersparen. Wenn ich einen Roman, den ich geschrieben habe, alle finden ihn langweilig, keiner will ihn lesen. Oder wenn ich Speisen als Imbiss anbiete und keiner will sie essen, ist es weiterhin so ein Schicksal jetzt auch mit Grundeinkommen. Dass ich was fabriziere, was niemand will. Aber der Unterschied ist, ich bin nicht mehr zum Überleben darauf angewiesen, dass der Verkauf meiner Arbeitskraft auch erfolgreich ist. Wenn Angebot ohne Nachfrage bleibt, ist es für mich immer noch traurig, ist vielleicht eine Kränkung, aber es ist keine Existenzbedrohung mehr. Insofern weniger problematisch. Erfolg habe ich weiterhin dann, wenn ich beim anderen gut ankomme, wenn ich irgendwie beim Bedürfnis der anderen bedienen kann. Insofern ist es wichtig, jetzt auch mit bedingungslosem Grundeinkommen sowas wie Fremdbestimmung. Ich werde weiterhin die Interessen der anderen, den weiterhin mein Handeln irgendwie bestimmen. so eine Veranstaltung sei, trifft sie auf Interesse oder nicht. Also insofern wird es auch weiterhin zum BDL-Denken gehen, meine Pläne vom Markt her konzipieren. Was trifft auf Interesse? Was, wo finde ich eine Zielgruppe? Aber es ist eben nicht mehr dieses Existenzlogos, wenn wir Wettbewerb ohne Gewinne zu. Es geht auch weiterhin Wettbewerb. Auch jedes Seminar hier und heute steht Wettbewerb zu anderen Abendveranstaltungen, Kino, was weiß ich, was alles. Ganz Berlin ist voll mit Abendveranstaltungen, ist auch ein Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Das kostet alle was. Berlin zu viel von was. Im Park sitzen, fremde Leute kennenlernen, alles umsonst noch. Dann, also ich nenne es alles nur statisch, ich will es nur zur Diskussionsanregung staatlich artig nennen. F, Dynamisierung, selbstbestimmt tätig sein, also das Grundeinkommen, bin ich nicht mehr angekettet an einen Job, wo ich innerlich längst gekündigt habe, bin ich nicht gefangen in frustrierender Arbeitssuche, die Leute können tun, was sie wollen, also Tätigkeit, die für sich selber sinnvoll ist, aber eben auch für Dritte sinnvoll. Also ich wollte schon gesagt, Anerkennung durch Dritte ist weiterhin Kriterium für Erfolg. Und dass dieser Umstand, dass die Leute Erfolg bei anderen haben wollen, ist auch so etwas wie eine eingebaute Sicherung, dass auch in einer Grundeinkommensgesellschaft ausreichend für andere gearbeitet werden wird. Das sage ich nur so. Also weil die Leute bei anderen gut ankommen wollen, weil sie die Anerkennung durch andere brauchen, werden sie auch für andere, für Dritte sinnvolle Dinge machen. Nächster Punkt. Rückgang der Arbeitsbereitschaft bei unattraktiven Tätigkeiten. Also F hat eine Dynamisierung des Tätigseins und bei G genau das Gegenteil. Denn anders sieht es aus bei den unbeliebten, bei unangenehmen Arbeiten aus. Und die unattraktiven Arbeiten werden sich Leute nicht mehr so reißen. Es werden höhere Löhne aushandeln. Das wiederum wird dazu führen, dass die Arbeiten teurer werden, weniger nachgefragt werden. Das ist ganz volkswirtschaftlich gedacht. Grundeinkommen, bedingungslose Grundeinkommen ist also ein ökonomischer Anreiz zur Abschaffung unangenehmer Arbeit. Das, wenn Sie mit Volkswirten diskutiert, ist das genau ein interessanter Punkt. Voraussetzung zumindest perspektivische internationale Umsetzung des Grundeinkommens. Weil sonst kommen ganz einfach die Leute, die Migranten, Migrantinnen machen aus unangenehmer Arbeit. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Okay, Zusammenfassung von fünftens. Auf dem Arbeits- und Tätigkeitsmarkt spielen die Neigungen der Leute. Also der Umstand ist der eine, dass die Leute eine Sache lieber als eine andere machen, eine viel größere Rolle als vorher. Die Ausprägung, wie gern Leute etwas machen, wird zu einem anerkannten Merkmal des Arbeitsmarkts. Das ist ja heute nicht. Heute gibt es brachliegende Arbeiten und man sagt, hier, da muss jemand kommen und das machen. Das, ob das jemand gern macht, spielt im Überleben überhaupt keine Rolle. Aber mit Grundeinkommen können die Leute selber entscheiden, wie teuer die Billigsten sich verkaufen wollen, welche Arbeit sie für zumutbar halten, welche nicht. Das braucht dann nicht mehr gesetzlich festgelegt werden und von Bürokratinnen vollstreckt werden. Wenn es zum Beispiel ist, unangenehm Spargel zu ernten, dann wird Spargel eben teurer und es wird weniger Spargel gegessen. So einfach ist das. Kann sein, dass es einen ganzen Haufen ungetaner Arbeit gibt, aber ob diese Arbeit jemals getan wird, wird in einer Gesellschaft mit Grundeinkommen immer auch davon abhängen, wie gern die Leute diese Arbeit machen. Das ist eine halbe Stunde schon. Ich sage es noch kurz. Sollen die Leute, die Spargel essen wollen, doch selber lernen? Zum Beispiel, bei Erdbeeren ist es ja auf jeden Fall der Fall. Ich bin nicht dagegen, aber das ist halt nicht so einfach, Spargel zu lernen, wenn man keine Erfahrung hat. Ja, die Fachkräfte entsprechend nicht bezahlt werden. Ich komme jetzt gerade noch zu den letzten Punkten. Ich möchte jetzt die bisher angerissenen Gedanken anwenden auf Projekt Solidarische Ökonomie, also wo es im Herbst einen großen Kongress geben wird. Sage ich mal hier Flyer zu dem Kongress im Herbst. So, kann ich nachher auch dann rumgehen. Es gibt auch übrigens Flyer zum Thema Grundeinkommen. Für Berliner Initiative, immer am letzten Dienstag im Monat. Und hier vom bundesweiten Netzwerk Grundeinkommen auch ein Flyer. Das an der Stelle. Aber jetzt zum Thema solidarische Ökonomie. Übrigens, wenn von euch, wenn von Ihnen da jemand was anbieten will zum Thema Zusammenhang, solidarische Ökonomie, Grundeinkommen, da ist jetzt der Punkt, sich zu melden und da einen guten Workshop, was auch immer, vorzuschlagen. Worum geht es bei solidarischen Ökonomien? Sinnvolle, gesellschaftlich nützliche Produkte und Leistungen, menschenwürdige, persönlichkeitsförderliche, basisdemokratische, geschlechtergerechte Arbeitsbedingungen. Insbesondere geht es um ein höheres Maß von Selbstbestimmung der Beteiligten. Und welche Rolle spielt hier ein staatlich garantiertes Grundeinkommen? Wollen nicht die Akteure solidarischer Ökonomie gerade unabhängig vom Staat werden? Ist es nicht gerade ihr Anliegen, die Sache in die eigene Hand zu nehmen, auf eigene Beine, sich auf eigenen Beinen zu stehen? Und umgekehrt, wenn das Grundeinkommen die große Gießkanne ist, die alle gleichermaßen versorgt, warum soll diese Gießkanne ausgerechnet jetzt die Initiativen solidarischer Ökonomie fördern? Hierzu eine kurze Bemerkung. Das bedingungslose Grundeinkommen befreit die Erwerbslosen von den scheußlichen Mitwirkungspflichten, Sozialgesetze, befreit sie von der Drohung, zwangsweise von Maßnahmen zu werden, schafft die Möglichkeit, selbstbedingt tätig zu sein. Das war jetzt sozusagen das Thema. So wäre das Grundeinkommen eine Rahmenbedingung, die es immer mehr Menschen ermöglicht, ohne drängende Not. Und dabei trotzdem verbindlich in kooperativen, solidarischen Ökonomie aktiv zu werden. Zweitens entlastet das Grundeinkommen auch diese Kooperativen, also diese Initiativen von der Notwendigkeit, die ganzen Beteiligten die Existenzsicherung zu garantieren. Mit Grundeinkommen haben die Projekte solidarische Ökonomie schlicht und einfach mehr Luft. Die müssen nicht so sehr um kurzfristige Verwertbarkeit ihrer Aktivitäten besorgt sein. Das gilt übrigens auch sinngemäß für andere Keimformen nicht kapitalistischer Ökonomie, wie freie Software und so weiter. Siebtens, die Perspektive schrumpfender kapitalistischer Sektor. Was ist die Perspektive? Das Grundeinkommen für alle ist noch an die kapitalistische Produktion gekoppelt. Denn es wird aus dem Überschuss der kapitalistischen Produktion Ökonomie finanziert. Wenn nicht-kapitalistische Formen solidarischer Ökonomie sich immer mehr durchsetzen sollten und die kapitalistische Ökonomie schrumpfen wird, dann werden auch die Überschüsse für die Finanzierung des Grundeinkommens weniger. Also das ist wichtig, auch im Kopf zu behalten. Es kommt darauf an, dass dann so eine allgemeine solidarische Ökonomie auch neue Formen individueller Existenzsicherung für alle entwickelt haben wird. Aber noch ist es noch nicht so weit. Damit kommen wir zum letzten Punkt. Vorher geht es tatsächlich um Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens als Modul, das im Kapitalismus eingeführt werden kann. Da geht es einmal um die Finanzierung, also die Umverteilung zu erkämpfen. Da geht es schlicht darum, dass es Nettozahler geben wird. Zum Teil wollen die Reichen mehr Steuerzahler, gehen mit dieser Behauptung auch ins Fernsehen. Also ich halte es auch gar nicht für so selten, dass gar nicht so wenig Vermögende bereit sind, für eine zivilisiertere Gesellschaft mit weniger Zwang, mit weniger Einschüchterung. Ich denke, ich bin überzeugt, dass viele das wollen, schon vielleicht aus ästhetischen Gründen, wollen keine Armut auf den Straßen sehen. Aber natürlich, insgesamt gesehen, ist auch so weiterhin staatlicher Zwang nötig, um Steuern einzuziehen. Das ist klar, das ist 8a, Finanzierung erkämpfen. 8b, unverdiente Einkommen ertragen, autoritäre Arbeitsgesellschaft, autoritäre Wohngesellschaft. Also ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass die größere Hürde auf dem Weg zum Grundeinkommen nicht die Reichen sind, die nichts abgeben wollen, sondern dass es unsere am Lohn orientierte Gerechtigkeitskonzeption ist, die so etwas wie unverdiente Einkommen nicht erträgt. Im Extremfall sogar sowas wie ein unverdientes Leben nicht ertragen und akzeptieren kann. Also wir leben, würde ich sagen, in einer sehr autoritären Wohngesellschaft, in der sich alle gegenseitig argwöhnisch überwachen, ob ja auch alle ihr Opfer für die Gemeinschaft erbringen. Parasiten sind Schädlinge und müssen auch dementsprechend behandelt werden. Müßiggänger schiebt beiseite, heißt es auch von links. Gewerkschaften wettern seit jeher gegen leistungslose Einkommen. Es gibt inzwischen auch eine sehr emotionale und zum Teil auch sehr unsachlich geführte innerlinke Kontroverse zum Grundeinkommen. Und damit kommen wir jetzt zum Schluss. Meine These wäre, das bedingungslose Grundeinkommen I, Zweck der Abschaffung von Repression, ist besser als jede Revolution, die den Kapitalismus komplett abschaffen will und einen Sozialismus einführen will, einen Sozialismus, dessen Auswirkungen auf die individuelle Freiheit in der Regel völlig unklar gelassen werden. Da werden Revolutionäre sehr schwammig. Wenn sie sich dazu äußern sollen, wie es denn hinterher um die individuelle Freiheit der Leute bestellt sein wird. Die Stärkung der individuellen Freiheit durch ein bedingungsloses Grundeinkommen, dagegen ist eine klare Sache. Und emanzipatorischen Kapitalismuskritik muss es immer auch um die Stärkung der individuellen Freiheit aller Menschen gehen. Vielen Dank. Ja, gut. Joa. Rückfragen? Sind wir uns alle einig? Also doch, eine Frage hätte ich zuerst schon mal. Habe ich es richtig verstanden am Anfang, dass der Ministerpräsident aus Thüringen für die Alkohol, für das Grundeinkommen ist? Ja. Es, was hat er denn da verursacht? Soweit ich weiß, ich habe auch nur eine kurze Meldung in der Zeitung gelesen, fordert er ein allgemeines Grundeinkommen für alle in Höhe von 800 Euro, wobei dann komischerweise 200 Euro Krankenversicherung war. Ich weiß nicht, warum so viel. Ebenfalls kommt sowas wie 600 Euro netto raus. Das fordert er. Hat sich damit hervorgeragt, aus dem Fenster gelegt. Ist ein bisschen Zögling von Biebenkopf, der schon vor 20 Jahren sowas Ähnliches hat ausarbeiten lassen. Mehr weiß ich dazu nicht. Ja. Soll ich aufpassen auf Rings? Oder du musst dich hinsetzen, dass du alle hier hast. Hier vielleicht? Also dein Job, der beruft sich da auf. Okay, warte mal. Also, ich habe da ein grundsätzliches Problem, weil es vor der Grenze ankommt, die lag, wo also die Finanzierung da unterhalten wird, sollte nicht. Das Problem ist ja, wenn man irgendwas damit abhängt, dann muss man die Leute überzeugen von dem Konzept. Und das Hauptproblem, auf was man treffen wird, ist immer das, es ist allen schön, es ist aber allen komisch und geht nicht. Das wirst du tausendmal immer wieder finden in allen Diskussionen. Immer, also gerade mit Lohnabhängigen, die ganz normal arbeiten, die werden immer sagen, naja, keine schlechte Sache, aber geht nicht. Das ist eigentlich das Grundproblem, deswegen muss man immer bei so einem Modell einfach die Finanzierung dazu. Und da ist es natürlich so, dass die Finanzierung ja deswegen so wichtig ist, weil da jetzt ja irgendwie eine Verteilungspolitik. Das ist die ganz entscheidende Frage, welche Widerstände muss ich überwinden und welche nicht. Es gibt ja zum Beispiel der Chef der Drogeriemarktkette D-Mark, der DM. DM, das wirst du ja wahrscheinlich kennen, das Konzept, der will zum Beispiel die Mehrwertsteuer, also ganz massiv erhöhen, will gleichzeitig die ganzen Lohnsteuer abschaffen und auch auf die Gewinnsteuer für die Unternehmen abschaffen. Ne? Das ist natürlich erstmal sehr verlockend. Er hat, glaube ich, einen Zuspruch mit diesem Konzept. Andere Konzepte gehen dann wieder ein bisschen anders ran. Das ist aber eine ganz wichtige Sache beim Unternehmen, wenn der darum geht, irgendwelche Widerstände zu überwinden. Und sonst ist das doch für mich ein bisschen vielleicht utopisch, weil man hört das alle zu, ja, im Prinzip kann man das alle zu machen, dann wird alles wunderbar. Und so einverstanden wird nicht zu sein. Deswegen ist so ein Konzept ist das ohne Finanzierung überhaupt nicht zu denken. Wenn man dann diskutiert, welche gesellschaftliche Auseinandersetzung werden da kommen, auf welche Widerstände von der Stufe. Das ist also mehr als entscheidend. Ja, der Ministerpräsident von Thüringen bezieht sich auf Milton Friedman, einer der neoliberalen Väter. Der, offensichtlich ist es ja so, dass die ganzen Neoliberalen den einen Teil gelesen haben von Friedman, aber den sozialen Part wo Friedman gesagt hat, naja, wenn die Verhältnisse dann so sind, ja, neoliberal, wie sie sind, dann müssen wir so ein bedingungsloses Grundeinkommen, ein Grundeinkommen einführen, damit die gesellschaftlichen Prozesse gesellschaftlich zerreißen oder so. So habe ich das verstanden letztens in dem Interview. Die andere Sache, du hattest erwähnt, dass Finanzierung mehrere Punkte. Es gibt jetzt einen Volkswirtschaftler aus Ulm, der das Ganze mal umgerechnet hat mit der Energiesteuer, also Energie statt Arbeitensteuer, die dann letztendlich, wenn man so eine Art Emissionshandel für alle einführt, praktisch als Basisfinanzierung für so ein bedingungsloses Grundeinkommen gelten kann. Das ist eine ganz lange Rechnungsgeschichte und ich glaube, dass das ein Weg ist, wie man sowas einführen kann. Also nicht nur national, sondern auch eben international. Ich glaube, da hattet ihr mal ausgerechnet, $15 müsste jeder kriegen weltweit, um weltweit das gleiche Existenzgeld zu kriegen oder so. Das heißt, also, irgendeiner hat das mal ausgerechnet. $10 auf welchen Zeitraum? Ne, die ganze Welt, also wenn man ein Grundeinkommen für alle Menschen auf dieser Welt einführt, dann würde das $15 betragen danach, ja, um diese ganzen... Auf welcher Basis? Oh, keine Ahnung. Aber jedenfalls, ich habe diese Zahl im Kopf und ich glaube, dass eben die Ressourcen, die natürlich verfügbaren Ressourcen, die da sind, sind für mich eine viel glaubwürdigere Finanzierungsschiene als Umsatzsteuer erhöhen oder. Ja? Weil das ist ein Punkt, an dem werden wir jetzt verstärkt auch kommen, weil ich meine, die Bundesregierung hat ja mit dem Emissionshandel praktisch die Reichen beschenkt, also die Energieversorger in Deutschland mit mehreren hundert Milliarden, ja, die sie pro Jahr erzielen durch den Emissionshandel. Das ist aber eigentlich unser Geld. Das ist das Geld des Bürgers. Wir sind ja die Stromkunden. Also die nehmen für uns praktisch diese Emissionshandel-Tätigkeit auf, ja, und wir sind halt diejenigen, die in die Röhre gucken und die können das zu Geld machen, ja, oder ihre schlechten Kraftwerke weiterlaufen lassen. Und ich glaube, dass Energie also aus meiner Sicht eine Lösung für eine Finanzierung darstellen kann. Vielleicht kann man das ja auch mal auf so einem Workshop nochmal den jungen Wissenschaftler da aus Ulm einladen, der ist vom Solarförderverein Aachen und hat dieses Konzept schon mehrfach veröffentlicht. Und es fehlt mir leider immer so in den ganzen Finanzierungslöcken. Ja, ich muss noch sagen, also dieses Beispiel von Frau Niefer ist schon ganz interessant, wenn man sagt, was jetzt derzeit an Sozialleistungen zum Beispiel schon gezahlt wird. Ne? Also noch an Arbeitslosengeld, an Hartz-IV-Geldern, IKG-Gelder und auch an Sozialleistungen. Heimzulagen, was da ist. Ja, also wenn man das mal zusammennimmt, ne, und würde dann noch mal gucken, also was dann noch eingespart werden kann, wenn diese ganze Bürokratie wegfällt, weil nämlich niemand mehr diese Kontrolle ausüben muss, um dass jeder die Bedingungen erfüllt, dann wären diese Menschen zwar alle arbeitslos, aber ich glaube, die sind gar nicht so traurig drum, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein besonders erfüllender Job ist. Also, ja. Und die kriegen ja dann auch Geld, also die können sich dann in aller Ruhe überlegen, was sie dann machen, ja, wollen eigentlich wirklich gerne machen wollen. Also da würde man sicherlich an der Stelle was einsparen und ich kann mir auch vorstellen, dass also das mit den natürlichen Ressourcen, also es kommt ja auch immer darauf an, wie man wirtschaftet. Ne? Es ist eigentlich schon, also zumindest würde ich mal sagen, wenn man das jetzt mal auf Deutschland beschränkt, was schwierig ist, was ich auch so sehe, dass man eigentlich sowas eher international anstreben muss, weil es sonst andere Gefälle erzeugt. Ne? Dann kann man sagen, hier wird eigentlich genügend erwirtschaftet. Das ist für alle reichend. Es kann ja irgendwie nicht sein, dass es dann sonst wo landet. Ja? Also, also deswegen finde ich auch diese Diskussion um, wie man das jetzt finanziert und gerade mit Steuern oder mit irgendwelchen Zwangsabgaben, ne? Das finde ich ein ganz schwieriges Thema, weil das setzt dann auch wieder Staat und setzt auch wieder in einer gewissen Weise Repression voraus. Ja? sinnvoller wäre doch zu sagen, okay, wir können hier alles viel mehr haben. Wahrscheinlich würden auch unter Umständen sogar Preise sinken. Oder man kann sich darüber Gedanken machen, wie man Produkte anders herstellt. Also es werden sich dadurch sowieso Veränderungen ergeben, die dazu führen, dass man insgesamt sinnvoller wirtschaftet. Das ist zum Beispiel meine Meinung. Und deswegen glaube ich, dass dann im Einzelnen das auszurechnen, wie man das jetzt finanziert oder wo man einen Ansatz findet, den Ansatz würde ich genau da sehen. Wir haben jetzt schon Sozialleistungen in einer ganz beachtlichen Höhe und die Kosten, die das zurzeit verursacht, die können hier wegfallen. Ja? Das kommt dann noch dazu eigentlich. Dann hast du schon eine ganze Menge. Vielleicht reicht es noch nicht, aber es wäre ein Anfang. Einfach nur die Bedingungen wegnehmen. Diese Kondition. Ja, ich muss mich da jetzt total hier dokumentieren vom Arbeitsamt oder ich muss da was weiß ich, was wir noch beiden machen. Ja, weil das, was das alleine an Papier kostet, an Organisation. Das ist Simulation von Arbeit. Simulation von Arbeit, ganz genau. Also das ist eine Entwertung. Ja. Die würde dann nicht mehr da sein, diese Entwertung. Das sind alles Sachen, die dann dazukommen. Also das ist vorstellbar für mich. Das ist ja nicht da. Es herrscht kein Mangel. Wir haben hier keinen Mangel. Also zum einen würde mich mal interessieren, noch bei dieser Vorstellung von dem Althaus, die 600 Euro, was die dann reichen sollen. Weil jetzt ist es ja so, dass man 345 oder 311 kriegt plus Miete. Und dann hätte man ja jetzt eigentlich schon mehr, als eventuell Althaus angedacht hat. Und die Problematik ist ja auch, dass man in gewissen vertraglichen Zusammenhängen steht. Da kann ich nicht einfach sagen, also jetzt mache ich mal so, als ob das gar nicht wäre. Und ich lebe ganz anders und ich habe ganz andere Zahlungsgefühle. Das ist das eine. Bei dem Götz Werner, aber ich habe mich noch nicht so intensiv damit befasst, wo alles über die Umsatzsteuer finanziert werden soll und die ganzen anderen Steuern wegfallen, hat man natürlich die Problematik, dass die Umsatzsteuer immer vom Endverbraucher getragen wird, also auch vom Unternehmer, der dann Endverbraucher ist, aber als Unternehmer zahlt er gar nichts. Und wenn ich das dann in Kontinuität betrachte, dass alles nur vom Endverbraucher getragen wird, dann muss ich mir da schon einmal anschauen, wie funktioniert dann der wirtschaftliche Kreislauf. Da meine ich schon. Ich denke mir, Marx spricht ja davon, dass man das Reich der Notwendigkeit hat. Und ich sage jetzt mal, bedingt durch eine höhere Technologie, dieses Reich der Notwendigkeit abgesenkt werden kann, um das Reich der Freiheit ausdehnen zu können und sich dann mit vernünftigeren Sachen zu befassen. Was weiß ich, ich sage jetzt also Kindererziehung und politische Aktivitäten und so weiter. Und obwohl ich da etliches an diesen Vorstellungen, die jetzt also eingebracht wurden, positiv finde, ich frage mich zum Beispiel, es ist heute so, dass die Arbeitszeit schon kürzer geworden ist. Ich habe selber jahrelang gearbeitet und da habe ich mich an den Markt interessiert, da habe ich ganz andere Vorstellungen gehabt, erst seit der Uni. Aber es gibt ja unheimlich viele Leute, die jetzt arbeitslos sind. Also ich sage jetzt mal, offiziell sind es 5 Millionen in Deutschland, in England und so weiter gibt es auch einen Haufen. Es gibt auch dann zusätzlich verdeckte Arbeitslosigkeit, kann man sagen, oder diejenigen, die selbstständig sind, eigentlich unter die auch noch zu denen, diese Mini-Selbstständigen und so weiter. Aber ich frage mich, um sowas in Gang zu setzen, da muss ja eine Masse da sein, die das da umsetzt, dass man sowas befördern kann. Und nur wenn ich mir jetzt mal überlege, ich bin jetzt in so einer Initiative Zwangsumzüge, oder wir sind ja auch in anderen Zusammenhängen, wo sind denn die Massen, also es waren nicht 5 Millionen, aber wir würden schon, sagen wir mal, 1 Million regelmäßig oder 2 genügen, die irgendwo da präsent sind, um sich da anders einzubringen, dass man sowas, das muss ja auch irgendwo der Druck da sein, auf Wählerebene, aber auch auf der Straße irgendwo, dass Randale gemacht wird, dass man da einen Druck ausüben kann und dass da was umgesetzt werden kann. Und wenn man das nicht hat, dann können wir vieles diskutieren. Die Frage ist, wer macht es dann? Weil diejenigen, die genügend haben, die werden nicht sagen, wir machen es freiwillig. Ja, Umsetzung. möchte ich nicht so kurz mich beziehen auf die weiteren Sachen. Fang hinten an, die Erwerbslosen sind sehr eingeschüchtert. Und auch viele der Beschäftigten sind zunehmend eingeschüchtert. Ich kann ich auch verstehen. Auch ich, der ich wirklich Leute kenne, die mich bestens beraten, wo ich meine rechtliche Situation richtig gut kenne. Auch ich habe jetzt zum Monatsende hier wieder Auslösung B2 verlängern. Also das denke ich auch, überschattet mich auch ein bisschen. Weil eine Änderung ist und so. Also dieser Zustand, dass die alle eingeschüchtert sind, der ist weit verbreitet. Und ich würde auch behaupten, das wäre jetzt das Thema, wie kriegt man da Widerstand auf die Beine. Nur die Erwerbslosen werden es nicht richten. Also wir brauchen wirklich Verbündete in anderen gesellschaftlichen Lagern, wie man so sagt. Und was für mich halt einfach das große Ärgernis ist, wie die Doofheit der Gewerkschaften, dass sie nicht kapieren mit so einer staatlichen, anderen staatlichen Rahmenbedingung einfach die Erpressbarkeit ihres Klientels so massiv zu verringern eigentlich zu können. Und da brauchen eben auch diese innerlichen Auseinandersetzungen auf. Und da geht es wirklich um Arbeitsethik, da geht es um dieses, was ich als autoritär nennen will. Dann zu der Finanzierung. Ich würde erstmal auch sagen, dass mit der Finanzierung kann deshalb kein Problem sein, weil die Ökonomie immer produktiver wird. Also die Ökonomie ist sehr erfolgreich, also gehe ich erstmal davon aus, mit der Finanzierung kann kein Problem sein. Aber dann ist es natürlich trotzdem sinnvoll, sich irgendwie genau auszurechnen. Wie macht man es am besten? Und da gibt es eben diese unterschiedlichen Ansätze mit der Umsatzsteuer. Götz Werner argumentiert ja so, es klingt zwar inhuman, jetzt irgendwie die ganzen kleinen Leute mit einer höheren Umsatzsteuer zu belasten, aber A, deshalb soll sie auch 1.500 Euro im Monat kriegen, das schlägt ja Götz Werner vor, das ist ja doch erheblich. Und B, sagt er, auch heute machen es die Unternehmen so, dass sie sämtliche Steuern auf den Preis umschlagen. Also auch ihre Einkommensteuer, ihre Körperschaftssteuer, all das wird auch auf den Preis auch aufgeschlagen. Also damit ändert sich gar nicht so deutlich an den Preis. Da auch seine wissenschaftliche Berater. Es gibt wirklich bis auf einzelne Euro ausgerechnete Finanzierungsmodelle, zum Beispiel von der BAG, SAI, die sagen, klar, zum einen wird viel, Sie hatten es gesagt, die bisherigen Verwaltungskosten können viel eingespart werden, diese ganzen Mucks, die man mit den Erwerbslosen macht, muss dann nicht mehr gemacht werden. Aber es bleibt natürlich ein erheblicher Teil übrig. Und BAGSCHI, BAG, SAI sagen, take half, also von allen Nettoeinkommen, wird nochmal die Hälfte in den großen Grundeinkopf oder Existenzgeld, heißt es bei BAGSCHI, in den großen Topf geworfen und damit, das reicht dann auch. Und es klingt auch erstmal viel, ach wie schlimm, das ist die Hälfte von einem Nettoeinkommen, aber ich muss immer bedenken, alle Personen sind Empfänger von Grundeinkommen, sind Empfänger von Existenzgeld, ob sie nun arbeiten oder nicht. Also da gibt es gerade bei den unteren Einkommensschichten, obwohl sie diese großen Steuern zahlen müssen, noch einen Haufen, die per Saldo, also unterm Strich, Gewinner sind von so einer Einführung ins Grundeinkommens. Es gibt auch, übrigens auch zufälligerweise aus Ulm, wer war das genau, Helmut Pelzer, der auch sehr mathematisch interessante Finanzierungsmodelle ausgerechnet hat, das darauf hinausläuft, dass die Leute, die unterhalb der Transfergrenze liegen, also vom Staat mehr kriegen, als sie einzahlen, einen relativ hohen Steuersatz zahlen müssen. Also das hinzuverdiente Geld müssen sie dann mit einem relativ hohen Steuersatz versteuern. Die dann oberhalb der Transfergrenze liegen, also die vom Staat weniger kriegen, als sie zahlen müssen, haben einen geringeren Steuersatz. Klingt erstmal unsinnig, aber der Sinn ist ganz einfach ein Zielkonflikt zwischen einem möglichst hohen Grundeinkommen für alle. Das ist dann nun zu haben, wenn die Leute ihr hinzuverdientes Geld, relativ schwach nur versteuern, relativ wenig davon nur behalten dürfen. Oder wenn man will, dass die Leute von ihrem hinzuverdienten Geld sehr viel behalten dürfen, also Leistung soll sich wieder lohnen, das müsste man dann erkaufen durch ein relativ niedriges Grundeinkommen. Und damit bin ich bei dem Punkt, Das müsste man auch mit Schaubildern und Rechenbeispielen natürlich genau alles ausführen. Aber mit den Leistungen soll sich wieder lohnen und niedriges Grundeinkommen, damit bin ich genau bei der Kombilohn-Logik. Althaus und andere, die jetzt wahrscheinlich auf den Zug aufspringen werden und sowas vorschlagen werden, die sagen, natürlich, das Grundeinkommen muss sehr niedrig sein, damit die Leute sich auch angereizt, also im Klartext gezwungen sehen, in irgendeinem doofen Niedriglohnjob was hinzuverdienen. Das ist die Kombilohn-Logik. Und das Vertragte ist, die nennen es auch Grundeinkommen, und es ist auch irgendwie ein Grundeinkommen, aber es ist halt ein sehr niedriges Grundeinkommen, das die Leute unter Zwang setzt, was hinzuzuverdienen. Milton Friedman, 60er Jahre, gab es diese Auseinandersetzung auch schon. Milton Friedman, niedriges Grundeinkommen, Robert Theobald, ein hohes Grundeinkommen. Und da gab es auch schon eigentlich eine ganz ähnliche Auseinandersetzung in den USA. Unter Nixon wurden sogar großflächige Modellprojekte mit Grundeinkommen gemacht. Mit dem Umweltsteuer, ich bin eigentlich dagegen, mit so einer, mit so einem Patentrezept sämtliche Probleme der Welt zu lösen. Also die Einführung des Grundeinkommens löst nicht die Umweltprobleme. Es verschlimmert sie nicht, aber es löst sie auch nicht. Die Einführung des Grundeinkommens löst auch nicht die internationale Ungleichheit, sondern muss man international was machen. Und als sowas würde ich sagen, das Grundeinkommen ist eine super Sache, löst aber nicht alle Probleme. Deswegen würde ich die Themen immer auch noch ein bisschen detailliert diskutieren. Fällt mir dazu noch ein. So viel erstmal. Kannst du vielleicht auch noch zu dem Punkt Arbeitszeit verkürzen? Achso. Diese Sache. Sehr gerne. Im Moment wird die Arbeitszeit wieder verlängert. Also die mehr als 40 Stunden ist da kein Tabu mehr. Alle halten ist super notwendig. Also je weniger Arbeit es gibt, umso länger müssen die Leute arbeiten. Ist so die Arithmetik der Reformen. Und mit Grundeinkommen kann ich individuell die Arbeitszeit verkürzen. Das ist der Vorteil. Also mit Grundeinkommen, wenn ich 1000 Euro Grundeinkommen kriege, kann ich 20 Stunden noch dazu verdienen, wenn ich das will. Ich kann auch, wenn ich die Arbeit so super spannend finde, 40 Stunden arbeiten. Aber es liegt dann eben an mir. Das ist der Vorteil. Es wird weiterhin kollektive Verabredungen geben. Also auch in der Grundeinkommensgesellschaft weiterhin. Auch sowas wie kollektive Tarifverträge geben, wird es kollektiven arbeitsrechtlichen Bestimmungen geben. Das wird alles gar nicht abgeschafft werden. Aber ich habe eben zusätzlich die Möglichkeit, weil heute ist ja so, dass die Leute am meisten an Arbeitszeitverkürzung interessiert sind, die sich finanziell nicht leisten können. Und das wäre mit Grundeinkommen anders. Ist das verwirrend? Ja, sie ist mir eigentlich schon zuvor gekommen, die Dame, die da in den zwei Ticks links neben mir sitzt, indem sie sagte, spätestens dann, wenn diese ganze Verwaltungsmaschinerie wegfällt, die da einerseits die Rente und dann das Kindergeld und das Wohngeld und die Hartz-IV-Empfänger quält und Kinder und weil die dann oben zu Kindern, spätestens wenn diese Bürokratie wegfällt, spätestens dann ist das Grundeinkommen finanzierbar. Das sehe ich ganz genauso. Aber sie hat auch dazu gesagt, ja, und die haben doch bestimmt auch nichts, allerdings mit der Konsequenz, dass die Menschen, die in dieser Branche in Anführungszeichen beschäftigt sind, natürlich dann selber jedenfalls in der ersten logischen Sekunde zu Grundeinkommensempfängern werden. Und sie hat dann dazu gesagt, ja, und die haben doch ja nichts dagegen, weil dann sind die auch frei und so weiter. Und genau an dem Punkt, da bin ich anderer Meinung. Ich bin nämlich durchaus nicht der Meinung, dass die nichts dagegen haben, sondern die werden sich wehren mit Händen und Füßen, und zwar nicht nur deswegen, weil dann ihr Einkommen niedriger wird, sondern auch deswegen, weil sie wie alle anderen auch der Meinung sind, der Mensch muss doch arbeiten und er hat kein Existenzrecht auf diesem Planeten, wenn er nicht arbeitet, in der Bibel steht, wer nicht arbeitet, soll nicht essen und so weiter und so weiter. Und in diesem Zusammenhang, glaube ich, ist sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig, nämlich insbesondere Aufklärungsarbeit darüber, dass wir, und das ist ein Thema, das auch die Grundeinkommensdiskussion völlig außer Acht lässt, dass wir nicht nur in dem sichtbaren Sinn immer weniger Arbeit immer weniger Arbeit haben, sondern auch in dem unsichtbaren Sinn. Was ich damit meine, ist Folgendes. In den 50er Jahren war ein Großteil des wirtschaftswissenschaftlichen Studiums bestand darin, wie optimiert man Produktionsabläufe, ja, Effizienzsteigerung, Input, Output, wenig reintun und viel rausholen. Und wer das gut konnte, der wurde eingestellt. Das ist heutzutage kein Thema mehr. Heutzutage ist das erste Thema Marketing. Ja? Das heißt, wie kämpft man die Produkte, die sowieso hocheffektiv hergestellt werden, wie kämpft man die in den Markt? Mit der Konsequenz, dass, wenn ich eine Cola-Dose kaufe, die Hälfte dessen, was ich bezahle für eine Cola-Dose, letzten Endes auf das Marketing zurückzuführen ist. Mit der Konsequenz, dass ein Nike-Schuh, den ich kaufe, dieser Betrag irgendwo bei 80-90% anzusiedeln ist. Die eigentliche Herstellung sind 5 Dollar, es kleben irgendwelche Kinder in Südostasien zusammen. Das heißt also, wir leben in einer Gesellschaft, die gekennzeichnet ist dadurch, dass in der Tendenz wir gar nicht mehr arbeiten, sondern nur noch so tun, als würden wir arbeiten. Und dieser Wasserkopf in der öffentlichen Verwaltung ist dafür nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel sind meinetwegen Anwälte, die gegeneinander kämpfen oder gegen die Behörden kämpfen. Ganz zu schweigen übrigens natürlich auch von Waffen, ja, und Rüstungsgütern, die ja gewissermaßen gegen die Friedenswirtschaft kämpfen, beziehungsweise der Friedenswirtschaft erst wieder ermöglichen, Produkte herzustellen, um das wieder zu reparieren, was kaputt gegangen ist. Ne? Das heißt also, ich bin der Meinung, es täte Mut, zu versuchen, darauf hinzuwirken, das, was wir heute noch Arbeit nennen, intensiver darauf abzuklopfen, inwieweit das tatsächlich gesellschaftlich sinnvolle Arbeit ist. Ich meine, der Bäcker backt Brot und der Arzt heilt, da muss man nicht drüber reden. Ja. Aber wie viel von dieser Arbeit in Wirklichkeit überhaupt gar nicht mehr zum Wohlstand oder zum Lebensstandard, geschweige denn zur Lebensqualität beiträgt. Denn im Gegensatz zur Steinzeit ist es heute nicht mehr vollautomatisch so, dass dann, wenn es anstrengend ist, dass das dann gesellschaftlich sinnvolle Arbeit ist. Wenn ich einen Bierkasten viermal im vierten Stock hochtrage und wieder runtertrage, dann war das zwar anstrengend, aber dann ist eben die Frage, ist das Arbeit? Ich habe selber mal eine Diskussion in der öffentlichen Verwaltung erlebt, wo also dort darüber gesprochen wurde, ob man jetzt das bewerten soll, positiv, wenn das also von der Controlling-Abteilung wieder zurückkommt. Und dann hat also einer gesagt, naja, das Bierkastenbeispiel rauf und runter. Und dann wurde also gewissermaßen mehrheitlich abgestimmt, nein, das ist trotzdem Arbeit gewesen, auch wenn sich hinterher erweist, es war ein Schuss in den Ofen, es war anstrengend, also kriegt er seine Punkte und so weiter und so weiter. Das war übrigens einer der Punkte, der mich zum Nachdenken gebracht hat. Das heißt, typischerweise gibt es kein Bewusstsein dafür, ob das, was ich arbeite, ob das tatsächlich gesellschaftlich notwendig und sinnvoll ist, ob das Lebensqualität, Lebensstandard steigert oder nicht. Dafür gibt es kein Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein muss geschaffen und muss etabliert werden. Und das ist ein wichtiges Begleitinstrumentarium auf dem Weg zum Grundeinkommen, meine ich. So. Ja, ich wollte auf einen anderen Aspekt abzielen. Also du hast ja deinen Vortrag zum Grundeinkommen auf, als Modell, du hast das ja als Modell vorgestellt. Das Grundeinkommen als Modell, Modellcharakter hervorgehoben. Die Zielsetzung war, die individuelle Freiheit zu garantieren oder herzustellen auf der Basis von der Funktionalität der Marktmechanismen. Da steckt eine gewisse Rationalität hinter, die setzt du ja. Dahinter steckt ein bestimmter Vernunftbegriff oder besetzt ihr auf den allgemeinen Konsens in der Gesellschaft. Wenn der da ist, dann müsste doch eigentlich das machbar sein, weil dann so eine Win-Win-Situation da ist, alle haben was davon und wundern sich darüber, dass das nicht passiert. Die Frage jetzt nach dem Finanzierungsmodell selber bezieht sich ja dann auf einen entscheidenden Punkt eben, weil es die den Interessenskonflikt direkt an die Gesellschaft zahlt. Die Leute zahlen nicht gerne, müssen was abgeben. Jetzt stellt sich die Frage, unter welchen Umständen zahlen sie? Entweder wenn es dann muss es einen Konsens geben, dann muss etwas diese Leute dazu bringen zu zahlen. Widerspricht sich aber mit mit dem Marktdenken generell, weil das nochmal auf Individualität setzt, auf Gewinnstreben. Zweitens, die Alternative wäre, dass man Macht ausübt, also den Interessenskonflikt ausfechtet. Dann muss man diese Leute zwingen, beispielsweise über die Institution Staat, die dann aber autoritär wird, den Leuten gegenüber, der Mittelklasse gegenüber, die bezahlen wird. Dann ist es mit dem schönen, lieben Staat nicht mehr, der immer die individuelle Freiheit irgendwie garantiert, sondern diese Auseinandersetzung. Es gibt doch heute schon ein starkes Finanzamt, das den Leuten in die Tasche greift. Das ist doch nichts grundsätzlich Neues. Ja, das ist genommen. Das ist ein anderes Thema. Aber der Staat müsste Macht ausüben und die Gesellschaft müsste Macht ausüben. Ja. Dieser Prozess, der läuft nicht über Konsensbildung, ne, sondern der würde ja die Mittelklasse zwingen, sagt man so in einfachen Worten. Weil du meintest ja auch, dass so, sagen wir mal, Arbeiterbewegungslinke, die hat so diesen autoritären Staat im Hinterkopf. Du hast ein Modell im Hinterkopf, das als Modell funktioniert. Das ist auch wichtig, ein Modell vorzustellen. Die Realität ist aber nicht identisch mit dem Modell. Das heißt, am Schluss kommt natürlich nie das raus, was das Modell vorschreibt. Also du verschiebst eigentlich das Problem, während sagen wir mal, die Linke, die einem autoritären Staat nachhängt, das Ziel beschreibt oder auch die Mittel beschreibt, verschiebst du das nur, weil du diesen Prozess hin zu einer Umverteilung dieser massiven Art natürlich ausblendest, wenn du diesen Interessenskonflikt ausblendest. Das ist doch nicht wahr, ich habe dir doch erwähnt. Natürlich geht es darum, einen politischen Kampf zur Finanzierung des Ganzen zu führen. Ja, das ist ja okay, aber... ja, ich will es doch verstehen. Ja, es gibt aber also Widersprüche, will ich ja nur ansprechen. Diese Individualität. Ja. Die muss ja auch was bauen. Oder sagen wir mal andersherum, was ist die Voraussetzung, um da erfolgreich zu sein? Da muss es so eine Art, entweder ich sage, der Konsensbildung geben, das beißt sich ein bisschen mit dieser Marktindividualität. Es muss so die Kollektivität in der Gesellschaft muss ja von einem stark werden. Es muss ja Gründe geben, weshalb ich teile. Also jetzt gemessen an dem Zustand heute, das bürgerliche Individuum muss von dem, was es an Verdienst hat, teilen. Entweder ich werde gezwungen oder ich mache es freiwillig. Und dieser Bezug ist heute nicht da. Und deshalb am Schluss kamen wir dahin und auf solidarische Ökonomie. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sowas gefördert wird, weil ja nur das diesen kollektiven Bezug erstellen kann. Also hast du so ungefähr verstanden, was ich meine, diese Widersprüchlichkeit zwischen Modell und der Auseinandersetzung der Gesellschaft. Gut, also ich hatte mich jetzt auf die Liste gesetzt, obwohl du es in einem Punkt schon mal angesprochen hattest inzwischen. Und zwar hattest du zum Anfang, irgendwie das hörte sich so an, vielleicht von außen stehen, als wenn jetzt der Althaus irgendwie verhündeter wäre im Kampf für Grundeinkommen. Und das hast du dann ja auch mit den Kombinungen und so weiter. Ich meine, das ist von Milton Friedman, negative Einkommensteuer und Kombinungen. Ne? Und da muss man sich, und da glaube ich, habt ihr ein Netzwerk Grundeinkommen. Da gibt es ja auch Leute, die ganz unterschiedliche Sachen wollen. Irgendwie. Da muss euch irgendwie klar sein, dass die Leute genau was anderes wollen. Sie wollen wiederum, irgendwie so, dass du so ein niedriges Einkommen hast, dass du gezwungen bist zu arbeiten. Ja? Also das ist quasi ein Arbeitsort, der da ist. Ja? Und also das immer ein bisschen klarer darzustellen ist. Wollte ich noch mal betonen. Also ich glaube sowieso, dass wenn sowas wie ein Grundeinkommen, dann wird es ein Kombinum geben. Ich glaube nicht an die... Deswegen sitze ich doch hier, damit es kein Kombinum gibt. Das habe ich doch auch gemacht. Ja, ich sage nur, also da bin ich irgendwie Realist im Kapitalismus. Die werden halt nur so ein Modell von Kombinum halt irgendwie einführen. So, dann eine Kritik irgendwie, dass dieses Grundeinkommen, also eine kapitalistische Produktion ja voraussetzt. Und da meinst du, dass dann, also wenn Grundeinkommen wäre, dass diese Produktion dann nicht repressiv wäre oder diese Marktwirtschaft dann nicht repressiv wäre, das glaube ich auch nicht. Es wird entfremdete Arbeit geben, es werden Ausbeutungsverhältnisse dargelegt, es wird, wie diese mit den Arbeitsinhalten, sinnlose Arbeiten und so weiter. Also genau, also darauf beruht es ja auch diese kapitalistische Produktion, dass dieses Grundeinkommen überhaupt ausgezahlt wird. Und dann, der nächste Punkt ist die Forderung nach dem Staat halt. Und der Staat sorgt ja hier im Kapitalismus für diesen Verwertungsprozess und das wollt ihr ja auch, dass er dafür sorgt, für diesen Verwertungsprozess, dass es halt weiter so läuft mit der Produktion. Und andererseits sichert er auch die Eigentumsordnung und da meintest du erst, ja, du glaubst gar nicht, dass die Reichen das irgendwie nicht wollen oder so, das umverteilen würden. Da glaube ich aber ganz stark daran, dass die Reichen natürlich da immensen Widerstand leisten werden, dass da die Hälfte ihres Einkommens, ihrer Millionen oder so, irgendwie weggenommen wird. Und da bin ich auch anderer Meinung als Sie. Okay, jetzt wenn. Naja, an sich, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ich finde, das klingt natürlich alles toll, aber ich finde auch, solange das irgendwie jetzt mit der Finanzierung nicht klar ist, also gerade was du vorhin mal gesagt hast, dass dieses Grundeinkommen ja nicht nur für diese Leute ist, die jetzt arbeitslos sind, sondern für alle 80 Millionen Einwohner der DRW. Und da würde es natürlich dann schon mal interessant sein, weil irgendwo ist ja dann das gesamt erwirtschaftete Bruttoinlandsprodukt irgendwie, was dann verteilt wird, und eine Art der Verteilung ist dann dieses Grundeinkommen eben. Und da wäre natürlich schon mal interessant, ich weiß gar nicht, ob ich damit beschäftigt, irgendwie zu gucken, wie viel wäre denn das jetzt prozentual von diesem Bruttoinlandsprodukt, was dann als Grundeinkommen... Circa die Hälfte, 2000 Euro pro Person im Monat, das ist grob, das ist immer noch die Hälfte des BIP. Also ganz schön viel. Ja, und das Zweite, das, was Anne eben sagte, also Rolls war irgendwie gesagt, die Linken wollen immer lieber Revolution oder Evolution, und du willst halt dann lieber so das Grundeinkommen, weil das irgendwie so ankickt, und dadurch kann man irgendwie so einen Wandel herbeiführen, der so ganz geräuschlos irgendwie funktioniert. Das hast du jetzt gerade so ein bisschen dementiert, das finde ich dann aber widersprüchlich, weil so hattest du eigentlich angefangen, so sozusagen, es wäre also an sich kein revolutionärer Akt nötig, um das durchzusetzen. Revolution im Kopf mit der Revolution. Ja, aber ich meine, es gibt ja Interessengruppen, das darf man ja nicht vergessen. Die sind nun mal die Herrschenden hier, diese Interessengruppen. Und ich denke, da wird noch viel Zeit verrinnen, bis das Bewusstsein, sage ich jetzt mal, wirklich bei so vielen auch Verbündeten, die ja noch profitieren an diesem System. Du sagst ja selber, selbst ökologisch ist das kein Thema. Also Ökologie ist im Grundeinkommen in eurer Theorie kein Thema. Also da gibt es schon mal keine Verbündeten, die sozusagen diese ganzen Ressourcenverknappungen, die natürlich dann auch irgendwann auf den Lebensstandard durchschlägt, also sagen wir mal 20 Jahre weiter, dann kriegen wir das sozusagen alles zurückgeschlagen, die sind auch keine Verbündeten. Ich frage mich, wer soll denn da bitte die Verbündeten sein von den Gruppen, die eigentlich hier die Herrschenden sind? Also, so das ist keiner Revolution bedarf eigentlich, um das durchzusetzen. Also. Okay, Ricardo? Ja, es gibt jetzt ein paar Sachen. Also, zum einen wollte ich noch ergänzen, dass ich gehört habe, aber ich habe es nicht aus, also kann ich jetzt nicht sagen, ich habe es nur gehört, dass derzeit die Agenturen für Arbeit einen Überschuss haben, auf dem sie sitzen bleiben, so viel zur Finanzierung, ja, weil nämlich durch diese ganze Umstellung offensichtlich da jetzt mehr Geld übrig bleibt, ja, was nicht verteilt wird. Also da wäre dann auch noch eine Reserve, ja, was du gesagt hast, fand ich sehr spannend, weil ich glaube das nämlich auch, ich glaube tatsächlich, dass man nicht ohne eine ganz, ganz starke Aufklärungsarbeit und Bewusstseinsarbeit überhaupt dahin kommen kann, ja, und ob man das jetzt als revolutionären Akt oder als Emanzipation oder sonst was bezeichnet, ja, man wird nicht die Interessengruppen dieser Gesellschaft überzeugen können, die mit Waffen handeln, die mit Drogen handeln, die ganzen schmutzigen, die wirklich großen Geschäfte auf dieser Welt machen, die wird man nicht überzeugen, weil diese Leute üben Gewalt aus, das tun sie jetzt, wir haben Krieg. Ja, es ist ein wirtschaftlicher Krieg, der findet überall statt auf der Welt, den kriegen wir hier nicht so mit, der findet aber statt. Ne? Und das ist eine ganz krasse Gewaltausübung. Und in dem Moment, wo man anfängt daran zu rütteln, setzt man sich dieser Gewalt auch ganz massiv aus. Ne? Also das sehe ich ganz realistisch. Und die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte, ist, dass man eben, sagen wir mal, hier ist es halt ein bisschen friedlicher, das heißt, wir haben hier mehr Freiräume. Das heißt, man könnte hier sagen, wir machen mal ein Modell. Ja, ich habe von einer Frau, die auch in politischen Zusammenhängen arbeitet, gehört, ja, die wohnt in der WG, das sind fünf Freunde, die haben alle Vertrauen zueinander, die haben zusammen ein Konto. Und die schmeißen all ihr Geld auf dieses Konto. Die haben große Schwierigkeiten gehabt, der Bank klar zu machen, was sie da machen, weil sie brauchten ja fünf Vollmachten, weil jeder an dieses Konto kann, und das war gar nicht so einfach. Aber sie haben das irgendwie hingekriegt, ja, und die wirtschaften seit über fünf Jahren erfolgreich gemeinsam. Das heißt, wenn einer zu wenig hat, dann gleichen die anderen das aus. Ja? So. Das funktioniert bei denen, weil die sich vertrauen. Ja? Es gibt inzwischen Menschen, die gründen wieder eigene Krankenversicherung, weil sie mit diesem ganzen Zeug nichts zu tun haben wollen. Ja? Das heißt, sie fangen an, sich selbst abzusichern in Kreisen von Leuten, wo sich Leute vertrauen untereinander und sagen, wir machen unsere eigene Gruppe auf, machen unsere eigene Krankenversicherung, weil wir diesem ganzen Apparat misstrauen. Kannst du mir das mal etwas näher beschreiben? Wenn ja, du so Operationen hast von 100.000, wie finanziert das diese Gruppe mit 5 Leuten? Okay, es gibt, ich habe eine Quelle dafür, und zwar gibt es diese Gesellschaft für Leihen und Schenken, ja. GLS-Bank, und da gibt es eine Quelle, da haben die das beschrieben, wo man sich die Informationen zumindest ziehen kann. Das kann ich dir jetzt so aus dem Stegreif auch nicht sagen, aber ich weiß, dass es eine Initiative gibt. Ja? Also es gibt ja schon durchaus motivierte Leute, die misstrauisch sind gegenüber diesen ganzen großen Geldumwälzungsinstitutionen. Versicherungen sind ein Riesenhammer dabei. Ja? Das ist auch alles so eine Scheinarbeit, ja? und all diese Sachen. Ja? Und ich glaube schon, dass man vielleicht im Kleinen versuchen muss, eben selber Modelle zu leben, in denen das funktioniert. Und nur dann kann man sozusagen eine Bewusstseinsveränderung herbeiführen bei anderen Menschen, die sehen, aha, es kann funktionieren. Auf einer solidarischen Basis in freiwilliger Zusammenarbeit kann es funktionieren. Es führt nicht dazu, dass sich 10 Leute auf die faule Haut legen und einer für alle anderen schuften muss, ja, sondern es kann funktionieren, weil sich dann auch andere Verhaltensweisen ausbilden, wie man mit den Werten nämlich umgeht. Also die man zum Beispiel gemeinsam erwirtschaftet oder erarbeitet. Ja. Und das ist ja das, was hier total zu kurz kommt. In dieser Gesellschaft wird unglaublich viel Wert vernichtet, ja, weil es ja den Leuten nicht gehört. Also das Bewusstsein für ein gemeinsam erwirtschaftetes Eigentum, ja, das gibt es fast nicht. Ja, es gibt das Bewusstsein für mein Eigentum, was ich erwirtschaftet habe, meine Händearbeit. Ja. Aber es gibt nicht diesen Respekt vor dem, was wir alle zusammen hier eigentlich in dieser Volkswirtschaft oder in dieser kapitalistischen Marktwirtschaft ja trotzdem noch erschaffen. Und da finde ich, sind so Ansätze, wo man einfach vielleicht so ein Umdenken fördern kann. Dann, ja, weil das hat ganz viel damit zu tun mit Vertrauen. Und dieses Vertrauen ist gar nicht vorhanden in den Menschen. Ne? Und erst wenn das Vertrauen da ist, glaube ich, kann man sich gegen kapitalistische Gewalt zur Wehr setzen. Auf einer anderen Ebene. Wie soll das sonst gehen? Also wenn ich nicht meinen Leuten vertraue, ja, dann kann ich mich auch nicht dem aussetzen, dass ich mich dann an irgendeinem Punkt diesen Interessengruppen stellen muss, die Gewalt auf die ganze Zeit schon. Also, so. Kurze Kommentare. Ich habe nichts gegen Gemeinschaften, die sich freiwillig zusammenfinden, aber es gibt eben auch eine Rede pro Gemeinschaft, die irgendwie das mit der individuellen Freiheit nicht will. Die das irgendwie so findet, wenn Leute tun und lassen können, was sie wollen. Und das habe ich da immer im Hinterkopf. Also wenn ich mir die Leute vorstelle, die 5 Leute, mit denen ich ein gemeinsames Konto habe, bin ich sicher, ob ich wirklich 5 Leute kenne, denen ich so doll vertraue, dass es irgendwie problemlos läuft. Also ich finde es schon okay, dass jede Person einzeln da ihre Existenzsicherheit hat, ohne auf andere vertrauen zu müssen. Das wollte ich als erste Bemerkung sagen. Es ging mir jetzt nicht darum, das als Modell dagegen zu stellen, genau. Sondern mir ging es um Ansatz. Ja, das waren andere Aspekte noch. Ein anderes Bewusstsein überhaupt, genau. Dem man das nicht vorlebt. Wollte ich mal kurz, klar, es waren andere Aspekte. Die Geschichte mit, Moment, das ist jetzt falsch. Das ging ein bisschen falsch, dass Ökologie kein Thema ist. Das stimmt so nicht. Also es gibt sogar gute Argumente, dass eine Gesellschaft mit Grundeinkommen umweltverträglich ist als eine ohne, weil dann zum Beispiel die Schaffung von Arbeit, um den Leuten Arbeit und eine Einkommensquelle zu geben, auf Kosten der Umwelt, sowas fällt weg, so ein Quatsch. Weil die Leute haben ja ihr Grundeinkommen, also man muss nicht Arbeit schaffen, damit die Leute irgendwie, oder zweitens, diese kompensatorischen Bedürfnisse, also ich leide in meiner Erwerbsarbeit und am Wochenende haue ich das Geld raus und rase mit dem Auto durch die Landschaft irgendwie so auf Kosten der Umwelt, ist dieses Kompensieren dieses Arbeitsleides durch Hauruck-Konsum, das ist eine Gesellschaft mit Grundeinkommen, wo die Leute ganz einfach in der Arbeit nicht mehr leiden müssen, weil sie sich anders entscheiden können. Also es gibt einige Argumente, die durchaus, und so kann man es übrigens auch bei anderen Themen machen, international Geschlechterungleichheit, bei vielen anderen Themen lässt sich auch immer nachweisen, dass das Grundeinkommen zwar nicht ausdrücklich diese Probleme löst, aber sie auch nicht verschlimmert. Das wollte ich dazu anmerken. Wer sind die Verbündeten? Meine Güte, die Verbündeten sind alle, die diesen repressiven Mist nicht mehr abkönnen. Die sagen, warum soll in einer Gesellschaft, die nun weiß Gott reich ist, die Leute immer mehr unter Zwang, unter Druck, unter Existenzangst, unter behördliche Schikanierung, also die diesen ganzen Quatsch mit dieser zunehmenden Unfreiheit, den es einfach vernünftigerweise zum Kotzen finden. Und das sind Verbündete. Also die Verbündeten sind eigentlich so ganz vernünftige, normale Menschen, die wollen, dass sich die Leute das Leben nicht gegenseitig so schwer machen und dass es das auch irgendwie einfacher gehen könnte. Wie diese Verbündeten dann zu organisieren, ist dann schon die schwierige Frage. Genau, eins noch. Das mit den herrschenden Interessengruppen. Da immer diese einschlägigen Bösewichte, also diese üblichen Verdächtigen, die an allen schuld sind. Wir sagen, nein, schuld an dieser Gesellschaft mit dem Lohnzwang, mit der Arbeitszwang, sind die ganzen, auch ganzen kleinen Leute, sind die ganzen Spießer-Ressentiments, die sie auf die Nachbarn achten, die arbeiten überhaupt, soll ich da mal beim Jobcenter anrufen, dass sie den vielleicht mal kontrollieren, das nimmt er zu, Denunziation und so ein Kram. Also leider ist es ja so, dass nicht nur die Bösen, das böse Establishment uns da im Würdegriff hat, sondern dass die Leute selber sich gegenseitig nichts mehr gönnen. Dass die Reichen Widerstand leisten, der streite ich gar nicht. Ich sehe nur auf der anderen Seite, es gibt tatsächlich auch Leute, die das auch öffentlich sagen, was soll der Quatsch mit den wenigen Steuern, ich könnte viel mehr zahlen. Aber du hast natürlich recht, es muss erkämpft werden, es muss da gegen Widerstand erkämpft werden, es bestreitet kein Mensch, der das Grundeinkommen eintritt. Joachim, dein Thema ist kompliziert. Können wir das nochmal mal ausfüllen? Also, ich hab's. Nee, du hast ja zugegeben, das muss erkämpft werden. Und ja, dann, das ist unstrittig. Also es ist nicht... Dann wirst auch du etwas autoritärer werden, würde ich damit sagen. Wieso denn das? Ja, du stellst immer die Autoritären, die irgendwie... So ein Kampf verzerrt ja die Züge, wie man so sagt, nicht? Also du wirst ja diese Vorstellung von einem Individuum, das so ganz frei seiner Individualität frönt. Es gibt nie Konflikte und so, stellt es immer so ein bisschen als konfliktfreie Gesellschaft. Nee. Nicht als konfliktfrei, aber als eine, wo ich nicht mehr irgendwie festsitze, in perspektivlosen Jobs, unter der Gruppe des Jobcenters irgendwelchen Mist machen muss. Es gibt weiterhin Arbeitszusammenhänge. Genau, wenn der Mann sagt, natürlich, es gibt weiterhin Kapitalismus, aber er hat einen anderen Charakter. Der hat insofern einen anderen Charakter, weil alle Beschäftigten auch aussteigen können. Wenn das keine Änderung des Charakters des Kapitalismus ist, dann möchte ich wissen, was sonst. Also das ist ja die Entfremdung hat auch, die Entfremdung, klar, ich werde weiterhin das Grundeinkommen basiert ja auf der hohen Produktivität der Gesellschaft, unter anderem. Du musst erhalten bleiben und ist auch ganz vernünftig. Ich meine, die Schaffung durch Jobs, durch Abschaffung von Gabelstaplern, ist ja auch nicht das, was man vernünftigerweise wollen kann. Ja gut, also ich mache jetzt weiter hier, Tommy, du hattest dich was tun? Ja, hatte ich schon. Thomas? Ja, ich möchte mal den Fokus verschieben auf eine Sache, die ich für den größten Knackpunkt halte bei der ganzen BEG-Diskussion. Ein Gespenst geht um die Welt. Die Frage stellt sich, wie verhalten wir uns in einer bedingungslosen Grundeinkommensgesellschaft in Bezug auf Abschiebung. Da wurde einerseits gesagt, ja, man muss die Sachen getrennt diskutieren. Oder es wurde gesagt, ja, wir nehmen einfach als Voraussetzung an, dass das international irgendwie perspektivisch durchgesetzt wird. Okay, wenn man sich jetzt die Modelle mal im Einzelnen anguckt, ne, sprechen die alle vom nationalen Modell. Und bedingungsloses Grundeinkommen für alle bedeutet nicht alle, sondern alle Nationalangehörigen. Okay, spinnen wir den Gedanken mal weiter. Es würde sich um eine perspektivisch globale Grundeinkommenskampf, es würde sich um sowas handeln. Da müssten wir erwarten, bis wir schlussendlich das letzte Land auf die Grundeinkommensseite gebracht haben und dann alle miteinander in der Welt so einem bedingungslosen Grundeinkommen überzugehen. Viele werden sagen, okay, das ist utopisch. Das ist utopisch. Insofern kann ich diesen Leuten auch irgendwo recht geben, denn so in die Tiefe wird es seltsamerweise gar nicht diskutiert. Niemand spricht eigentlich darüber, dass wir erst noch warten müssen, bis wir in Zentralafrika auch alle auf bedingungslosen Grundeinkommensseite sind. Niemand spricht darüber. Machen wir uns nichts vor. Die Leute denken, das bedingungslose Grundeinkommen auf nationaler Ebene. Und da stellt sich für das bedingungslose Grundeinkommen das Problem der Legitimation. Wir pochen auf die Gerechtigkeit und sagen, alle Leute sollen Geld bekommen. Klar, sagen wir in diesem Moment. Natürlich, dann haben wir auf einmal alle Geld. Haben natürlich nicht alle Geld. Und die Realität wird uns dann eines Besseren lehren, dass dann halt gesagt wird, wo ihr euch so unsolidarisch verhaltet gegenüber euren Mitmenschen, da wollen wir natürlich auch nicht mitmachen. Ich denke, das ist der krasseste Widerpart in der ganzen Geschichte. Ja, also ich möchte nochmal auf den Punkt Aufklärung zurückkommen. Also wurde vorhin angesprochen und dann wurde auch gesagt, dass die Nike-Schuhe von Kinderhänden hergestellt wurden. Ich will das gleich mal nutzen zur Aufklärung. In Kota ist eine NGO, die hier auch in Berlin sitzen und die sind bei der Kampagne für saubere Kleidung und also mit dabei unter anderem und machen auch so Aufklärungsaktionen. Und da, also das gebe ich einfach mal um, das sind hier so ein Flyer, wo auch eine E-Mail-Adresse drauf ist. Also die haben mit dieser Kampagne auch schon bewirkt, dass die Kinderarbeit für Kinder unter 15 Jahren weitestgehend abgeschafft wurde in Südostasien oder in anderen Ländern, wo die Sportkleidung hergestellt wird. Aber ich denke auch, es ist wichtig, da immer ein Auge drauf zu haben, wie die Arbeitsbedingungen in anderen Ländern sind und sich vielleicht auch an solchen Protestaktionen zu beteiligen. Das steht auch alles so gut drauf, weil es dann, wenn es für Unternehmen nicht mehr so lukrativ ist, in sogenannten Billiglohnländern zu produzieren, dann auch wieder Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen werden können oder in anderen Ländern noch. Und man sieht ja auch die Entwicklung hier vor Ort, also in Berlin zum Beispiel ist ja so dieser Aufhänger, sind die Arbeitsbedingungen ja schon, also die tendieren ja schon in die Richtung, dass man dann nur aufs Klo gehen kann, wenn man sich vorher in die Liste eingetragen hat. Und das geht immer weiter in die Richtung. Und ich denke, man sollte dann auch immer auch den Blick auf das Ganze, also auf das Globale, nicht verlieren. Also fand ich auch ganz gut, was du gerade gesagt hast. Gehört jetzt vielleicht nicht unbedingt zu dem Thema, aber es irgendwie gehört es irgendwie dazu. Ja, ich wollte noch mal sagen, es ist auch schon deutlich geworden in der Diskussion, dass im Grunde genommen diese Grundeinkommenskonzeption eigentlich ein antikapitalistisches Element ist. Ganz wichtig. Und dass im Grunde genommen, wenn man das Grundeinkommen nicht so versteht, dass es dann einfach eine Utopie ist. Das Grundeinkommen kann man nur so verstehen, dass das ein wichtiges Element ist der Systemveränderung. Wenn man das nicht macht und nur sagt, man will ein Grundeinkommen und das hält nach den Spielregeln, so wie das vorher war, dann ist das einfach eine Utopie. Ich meine, das ist einfach so ein Grundproblem, was dahinter steckt, ist einfach, dass natürlich die Unternehmer dieses Grundeinkommen natürlich nicht wollen in der Masse. Das kann sich doch ja nicht ändern, weil die natürlich die Löhne nach unten drücken wollen. Das ist ja logisch. Und das Grundeinkommen war ja gerade Gegenteil. Das sind eigentlich die Konzeptionen, die entstehen, weil sie ausschließen. Das muss man einfach wissen, wenn man so ein Modell will. Und dann muss man sich eben auf diese Auseinandersetzung eben vorbereiten, weil man sonst einfach massiv in diese Sachen reingeht und dort eben wenig erreichen wird. Das ist nicht eine. Ist das auch natürlich eine Frage des Bewusstseins, aber vor allem eine Frage von ökonomischen Interessen, die sich da widerspiegeln. Das ist dann einfach eine Utopie und wird auch eine Utopie bleiben. Das ist also eine Sache, die man da braucht. Ach schön, da kann ich ja gleich anknüpfen. zu den Verbündeten wollte ich noch sagen, also. Ich sehe das auch so, dass es natürlich langfristig Sinn macht, da zu gucken, wie in den verschiedenen Bewegungen Anknüpfungspunkte sind. Und ich denke auch, in der Friedensbewegung ist ein ganz starker, nämlich an dem Punkt, wenn man sich mal den Irakkrieg zum Beispiel anguckt, wer ist denn dort, wer kämpft denn dort für die USA? Das sind überproportional viele Leute aus unteren sozialen Schichten, die keine andere Chance haben, außer beim Militär in Schach zu kriegen. Ja. Und ich würde mal die Vermutung anstellen, dass viele von denen unfreiwillig Join the Army mitmachen, einfach weil sie aus purer Existenznot heraus keine andere Wahl haben. Und dass es schwierig sein würde, für solche krisengeschüttelten Regionen überhaupt noch Leute zu rekrutieren, wenn die abgesichert werden mit einem Grundeinkommen. Also da sehe ich einen ganz wesentlichen Aspekt und abgesehen davon, dass viele Leute in der Rüstungsindustrie dann vielleicht den Job auch nicht mehr machen würden, weil sie einfach keinen Bock drauf haben, Vernichtungswaffen herzustellen oder was auch immer. Das aber nur nebenbei, und ich wollte sagen zum Thema Unternehmer. Götz Werner ist ja auch ein Unternehmer. Ja, wird immer so als Engel unter den ganzen Dämonen dargestellt. Also ich persönlich denke ja, der Unternehmer an sich ist nicht das Problem oder die Unternehmerin. Und denke auch nicht, dass wir da eine gedankliche Front aufmachen sollten. Sondern es gibt ja durchaus Unternehmen, die können profitieren davon, wenn ein Grundeinkommen da wäre. Also es kommt ganz darauf an, was produziert wird, ja? Ob das nun sinnvolle oder nicht sinnvolle Dinge sind. Ich denke, dass gerade bei Götz Werner, aber habe ich neulich was gelesen, wollte man nachfragen, wer da kompetent ist an dem Punkt, dass der ja möglicherweise das so ein bisschen im Sinne einer negativen Einkommenssteuer jetzt denkt, also im Friedman-Sinne. Dass das Grundeinkommen nur bekommt, wer unter einem gewissen Betrag an Lohn einnimmt. Das habe ich gerade auf so einer Attack-Liste irgendwie rumflunkern sehen, so eine Mail. Und das kommt mir ja schon ein bisschen vor wie so ein trojanisches Pferd. Also wenn man dann mit so jemandem zusammenarbeitet, der am Ende gar nicht für die Bewegungslosigkeit ist, sondern erstmal die Leute arbeiten lassen will und nur die, die nicht den Lohn haben, kriegen das Grundeinkommen drauf gestockt. Ja? Da muss man dann nochmal genau hingucken. Aber ich weiß, ich habe es mit Entsetzen gelesen und wollte jetzt nochmal wissen, ob jemand da mehr drüber weiß. Denn wenn dem so sein sollte, dann ist Götz Werner ja auf jeden Fall nicht ein sinnvoller Vertragspartner für uns hier. Weil ich nur sagen, wer das ist? Der Chef ist der Drogeriemarktkette, DM. Ja. Weil der immer so als positiver Unternehmer, der hier auch diese Ethik vertritt, der Lohn soll die Leute ermöglichen, arbeiten. Das ist alles toll und so. Er ist ein Anthroposoph und also vieles von dem kann man, denke ich, auch teilen. Aber wenn das jetzt doch so sein sollte, dass am Ende sowas rauskommt wie eine Art Hartz IV, dann, und ein Unternehmer, also eine faktische Entlastung der Unternehmen zulasten der Steuerzahler, dann ist das Ganze ein unternehmensfreundliches Modell, was getarnt ist als Grundeinkommen. Und er ist halt ein Unternehmer, ja? Das muss man immer wieder sehen. Und, also alle Vorsicht ist da geboten. Jetzt hast du immer widersprochen, ne? Ha? Du meinst anfangs in deinem Redebeitrag, wir sollten da keine Front aufmachen, und jetzt endest du damit, er ist halt Unternehmer, das muss man alles dazu sagen. Nee, ja gut, okay, also das ist natürlich ein Widerspruch, aber ich sag mir, es mag andere Unternehmer geben, die da durchaus positiv dabei wegkommen, wenn es ein Grundeinkommen gibt, je nachdem. Ich meine, das sind Drogerieketten, immerhin eine Drogeriekette. Produziert meines Erachtens auch 80% Müll. Ja. Machen wir uns nichts vor, ob das jetzt genetisch hergestellt wurde oder nicht. Ja. Aber so wie die Pharmaindustrie, Drogerieartikel und sämtliche andere Industriezeug, ja, ein Großteil wirklich konsumschwachsinn ist. Ja. So ist es ja bei Götz Werner letztlich auch. machen wir es nicht vor. Und auch er muss irgendwann seine Rendite erwirtschaften und wird irgendwie zusehen, dass er da über die Runden kommt. Also, ja. Gut, dann. Ja, mein Spaß jetzt leider nicht mehr so gut, aber ich wollte einfach nochmal da, was Robert Ulmer gesagt hat, aufgreifen, als er sagte, ja, also die Nachbarn, die gönnen sich ja nichts gegenseitig und die petzen dann, also ich sag's jetzt in meinen Worten, ja, diskreditieren sich und so weiter, denunzieren sich. Ja, eben auch, weil es am Bewusstsein fährt. Ne? Wenn die Menschen anders ticken würden, dann würden sie sich so nicht verhalten. Und auch nochmal Bezug genommen auf dich hier und auch auf mich, was ich vorhin gesagt habe, nochmal versucht in einen einzigen Satz zu bringen. Wenn es gelingt, den Menschen klarzumachen, dass sie faktisch sowieso immer weniger arbeiten im Sinne von gesellschaftlich wichtig, wertvolle Produktion, die Lebensstandard, Lebensqualität steigert, weil ja die Cola gar nicht besser schmeckt, wenn ich da immer mehr Marketing reinarbeite, sondern höchstens immer teurer wird. In dem Maß, wie es also gelingt, den Menschen klarzumachen, dass sie ja in der Tendenz sowieso nichts mehr bzw. immer weniger praktisch arbeiten, in dem Maß werden sie auch bereit sein, formal nichts mehr oder immer weniger zu arbeiten. Das heißt also, es läuft darauf hinaus, es ist wirklich, und da gebe ich pflichtig dir auch voll bei, ja, Robert Ulmer, es ist eine Frage des Bewusstseins und ich meine manchmal, es ist eigentlich, wahrscheinlich, vielleicht ist es auch nur eine Frage des Bewusstseins. Und sonst gar nichts. Also zum einen würde ich das mal aufgreifen, was du vorhin gesagt hattest, mit, dass es gibt Leute, die zahlen gerne Steuern. Ich kann mich daran erinnern, da gab es noch die DDR und keiner dachte, dass die DDR nicht mehr gibt. Da gab es mal, habe ich zufällig im Radio eine Sendung gehört, da hatte man Leute gefragt, ob sie gerne Steuern zahlen. Also Steuern, das ist ja, man muss dann auch wissen, Steuern, da gibt es einen Tatbestand, sage ich mal, der durch das Gesetz herbeigeführt wird und dann wird gezahlt. Aber ich kann nicht, und das ist ja gerade die Steuer, sagen, mein Geld darf jetzt nicht für Rüstung und dies und jenes und ne, so verwendet werden. Und da wurde gefragt, wenn du jetzt, also sagen wir, wir wollten Kindergärten oder andere Schulen oder bessere und so weiter, und wenn du jetzt sagen könntest, man macht das tatsächlich so, würdest du dann gerne zahlen? Und da gibt es, also bei diesem Befragungsergebnis, das ging dann so, dass man sagte, ja, also es sind wirklich Leute, die gerne für eine bessere Gesellschaft auch zahlen würden. Ja. Aber die Problematik ist, dass sie darüber nicht verfügen können, sondern jetzt ist, also Wahl und Bundestag und Gesetzgebung und alles, was da läuft und irgendwo kommt dabei was raus und da stellen die immer fest, das, wofür sie zahlen, das wollen sie eigentlich nicht. Das ist ein Problem. Jetzt muss ich mich fragen, es ist ja immer hier dieses Bewusstsein, was der Mensch so für Bewusstsein hat, und das müsste ganz anders sein. Ich kann nur sagen, solange ich in Bayern immer in einem bestimmten Kreis gelebt habe und alle um mich herum so waren wie ich auch, hat sich da eigentlich gar nicht viel verändert. Dass sich bei mir was verändert hat, das war, dass ich nach Berlin kam, damals nach West-Berlin, und dann hörte ich Klassenkampf und ich dachte mir, was ist das überhaupt und so weiter. Und dann habe ich verschiedene Sachen gelesen und jetzt weiß ich, was Klassenkampf ist. So. Wobei ich auch sagen möchte, wenn man also gegenüber Unternehmern scheu ist, auch Friedrich Engels war ein Unternehmer, der mit anderen geistig kooperiert hat und dabei ist dann was Kleines rausgekommen. Deswegen ist mir das eigentlich auch schon mal wurscht, ob das ein Unternehmer ist. Die Problematik, die man hat, wo ich also heute mehr den Schwerpunkt sehen würde, man hat, das merke ich aus der Praxis, ich bin jetzt im Steuerrecht angesiedelt, und das sind viele Leute, die sagen, sie finden das alles scheiße. So. Aber sie fragen, wen können wir damit beauftragen, sage ich mal, dass diese Scheiße geringer wird. Und dann kann ich sagen, in dieser Art, wie wir hier leben, ist es einfach dann eine Partei zu erstellen. Und wenn ich mich dann frage, was machen die Parteien, dann stelle ich, und dann interessieren mich eigentlich nur die linken Parteien, dann stelle ich fest, dass, wenn ich jetzt mal sage, die SPD als linke Partei, also wenn ich mir jetzt 50 Jahre zurück oder so, was da passiert ist, etwas mehr, was da los war, dann, wenn ich das heute mir anschaue, dann muss ich doch sagen, das ist wirklich eine Katastrophe. Also die, für mich war sie, als ich dann entdecken konnte, noch nie links. Das Problem ist aber, dass viele das dachten, sie sei links. Jetzt haben sie was anderes festgestellt mit Schröder, nachdem sie 345 oder 311 Euro kriegen. Das Zweite ist, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die PS anschaue. Das ist eine Partei, da würde ich jetzt noch zwischen Land und Bund unterscheiden. Da hat man die Problematik, jetzt haben wir im September ja wieder eine Wahl, die sich massig darin mit ihren 22% interessiert gezeigt haben, endlich mal mit der SPD zusammenzumischen, diesen Mist im Grunde genommen als kleines Anhängsel mitmachen und jetzt sieht man, was ist dabei rausgekommen. Also die Partei wird von vielen auch nicht gewählt werden. Jetzt ist die WASG, in der ich jetzt bin. Nicht, dass ich jetzt sage, alles von die WASG wählen, aber man hat, das, deswegen sage ich, man hat die Problematik, dass man etwas wählt und die Leute, die dann diese Partei wählen, die sagen zum Schluss, und die machen alle den gleichen Scheißtritt wieder mit, dass zum Schluss immer mehr Leute da sind bezüglich dieses Bewusstseins oder dieser Bildung eines anderen Bewusstseins. Sie wählen dann einfach nicht mehr. Und das, was aus meiner Sicht schon mal ein wichtiger Punkt wäre, dass das, was sich als links definiert, dass die dann wirklich standfest sind, neue Projekte darstellen, aber nicht sagen, und jetzt schauen wir um Arbeitsposten oder sonst irgendwie da was zu kriegen, oder dass 10 Leute in Reinickendorf, wenn es 10 Grad oder 0 sind, da machen wir Sozialismus, dann sitzen die irgendwo in den U-Bahnen drin, dass ich da Sozialismus betreibe und der Rest vegetiert in dieser gesamten Scheiße einfach dahin. Also das wäre für mich schon mal ein wichtiger Punkt. Darf ich da mal kurz nachfragen, wie hieß die WSG dann helfen und runterkommen? Willst du nicht vergessen? Nee, nee. Vielleicht kommt das ja noch nicht. Kann ich ja spielen? Ich dran. Ich kann jetzt zu diesen vielen Einzelsachen gar nicht viel sagen. Ich kann nur so die Grundtendenz hier. Mir fällt einfach auf, dass innerhalb dieser ganzen Diskussion vergessen wird, dass dieses Bürgergeld oder gesichertes Grundeinkommen ein völliger Paradigmenwechsel in der Denkweise ist. Ich höre hier immer so alte Kampfbegriffe wie Interessensgruppen erkämpfen, erfolgreich sein, die Kapitalisten stellen, sie werden sich da schnell dagegen stellen. Und so. Das sind alles, wo ich denke, Leute, ich finde nur Verzagtheit hier vor. Es wird auch noch über Parteien referiert. Ich glaube überhaupt nicht, dass es darüber funktioniert. Wenn wir nicht den Mut haben, einfach mal wirklich die Arbeit auch anders zu bewerten und den Arbeitsbegriff völlig loszukoppeln von Arbeit dient zum, ist ein Erwerbs, also eine Erwerbssicherung, als Erwerbssicherung zu sehen, sondern Arbeit als, ja, was Spaß macht, wo ich meine Neigungen nachgehen kann, wo ich meine Potenziale ausleben kann. Dann, glaube ich, werden die sogenannten Kapitalisten, das nehme ich ganz bewusst, diesen Begriff, und die Unternehmer, die sich, glaube ich, sehr schnell begreifen, was da für ein Potenzial drinnen liegt. Und machen wir da eigentlich um die wirtschaftlichen Aufschwung oder dass das prosperiert, eigentlich keine Sorgen. Ich verstehe nicht, warum wir nicht einfach wirklich mehr hier versuchen, das Bürgergeld als eine Chance wahrzunehmen, auch untereinander dem jetzt sage ich mal einen ganz komplizierten Begriff, aber ist es für mich so ein konstitutives Element der menschlichen Kommunikation. Versteht man das? Ja. Du meinst konstruktiv, ne? Ja, auch konstruktiv. ich glaube, dass da unglaublich viel Kraft entsteht, also letztlich keine 5 Parteien brauchen, und es werden sicherlich einige Organisationen dann nötig sein, aber ich glaube, das ganze System vergessen. Darf ich dich mal gezielt fragen? Warst du noch nie bei einem Unternehmer und hast gesagt, ich habe so tolle Ideen? Und dann hat er gesagt, Mensch, da steckt doch Energie drin. Und das Hauptbedingung, Fitradio. Ich bin froh, dass du endlich einmal bei mir vorbeigekommen bist. Gab es das bei dir schon einmal? So ein Erlebnis. Weil du sagst, alle schmeißen wir von uns. Ich spreche hier von diesem Kreis jetzt. Ne? Mir fällt eine erstaunliche Verzagtheit auf, statt diesen Impuls, hier eine Chance wahrzunehmen. Ja, ich habe noch nicht die Kritik ist so berechtigt, weil diese Dinge nicht wirklich zu Ende durchdacht sind. Und das muss man ja entwickeln. Das finde ich nicht verzagt. Tut mir leid. Ich sehe natürlich das Problem der Emigranten auch irgendwo. Aber wenn ich sofort immer die Bedenken, dann komme ich, habe ich immer das Gefühl, und zumindest hier individuell vielleicht so persönlich, komme ich eigentlich schon nicht mehr weiter und sage, naja gut, ich merke schon manchmal auch in den Haltungen, hier sitzt alles so da und sagt, ich habe schon auch gehört, sowas, eigentlich geht es nicht, das ist Utopie und so. Und dann, dagegen will ich. Wir haben bloß gesagt, die Bedingungen zu schaffen, dass es keine Utopie bleibt. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ja. Ich möchte gerne, das hätte ich eigentlich schon am Anfang rumgehen können. Es gibt ja in Berlin eine Initiative Grundeinkommen, die sich einmal pro Monat trifft. Und wer dazu eingeladen werden möchte per E-Mail, soll ich bitte schön hier mit E-Mail-Adresse eintragen. Da kommt es darauf an, wirklich gut leserlich zu schreiben bei der E-Mail-Adresse, weil die sonst nämlich nicht funktioniert. Es besteht auch keine Verpflichtung, tatsächlich zu kommen, aber wer sich da einträgt, bekommt da dann eine Einladung. Also vielleicht können wir diese Mail auch noch einkommen, das haben wir ein erstes Seminar zu einer anderen Ökonomie gemacht. Also es war zur Alternativökonomie, Kollektivwirtschaft im spanischen Bürgerkrieg, Subsistenzwirtschaft, Gratisökonomie, Planwirtschaft und Marxismus und heute halt zu diesem Grundeinkommen. Und da haben wir halt auch eine Mailingliste. Also wer sich da eintragen möchte, der macht Kennzeichen das gleich hinten Seminarliste oder so. Also wir schicken dann auch die Protokolle. Und wir überlegen ja auch, wie es weitergeht, ob wir weiter Diskussionen führen und so weiter. Das wird dann per Mail quasi bekannt gegeben. Darf ich noch einen Punkt anfügen? Also jetzt wollte ich von der Energie bei den Dingen. Ja, ich wollte jetzt noch was zu sagen. Darf ich bin nicht einverstanden, dass er das so abwichst da hinten, weil ich habe da ganz schwer, das Schutz aufzufahren. Nein, ich möchte gerade eines noch dazu sagen. Es ist interessant, dass zum Beispiel... ich finde, man muss bestrebt sein, eine völlige Energieunabhängigkeit zu schaffen, also von den Öl, Gas und so. Also man kann heute, es ist möglich heute, 48% über alternative Energien herzustellen, also Wind, Wasser, Sonnenenergie. Und der Rest kann eingespart werden. So weit sind wir heute schon. Der Rest könnte eingespart werden. Also diese technologischen Möglichkeiten gibt es. Kannst du sparen? Ja. Warte, mach's. Nicht ich. Ich mache meistens nicht als Einzelperson. Bin ich jetzt dran? Ja. Okay. Guck, ich nur das mit dem Verzagt. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich persönlich sehe auch da eigentlich ein großes Potenzial. Ich sehe auch, dass es sehr einfach ist. Auch die Finanzierung ist es genug da. Aber ich bin eben pessimistisch darüber, ob es Leute wirklich wollen. Also das, was ich autoritäre Lohngesellschaft nenne, meine ich, das ist diese Gerechtigkeitsvorstellung, mit der wir alle mehr oder weniger behaftet sind, die halte ich für sehr mächtig. Und ob wir die so hinreichend auflockern können, um den Leuten allen an ihr Grundeinkommen zu gönnen, da bin ich etwas anderes hier im Raum zu lassen, anderen Gründen pessimistisch. Aber ich würde das nicht verzagt nennen im Sinne von, wir trauen uns nicht so recht und das könnte unhöflich sein. Also so würde ich das wäre der falsche Eindruck, glaube ich. Also, das wollte ich. Also ich glaube nicht, dass die soziale Not irgendwann mal so groß sein wird. Ja, da möchte ich nicht drauf warten, übrigens auch aus wissenschaftlichen Gründen. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass die Leute dann Ansprüche stellen, wenn es ihnen schon relativ gut geht. Wenn sie sehr stark unter Druck stehen, dann kommen sie gar nicht mehr auf die Idee, auch noch Ansprüche zu stellen. Also, wenn es den Leuten schon relativ gut geht, dann wollen sie noch mehr, dann haben sie Appetit auf noch mehr. Wenn es ihnen schon sehr dreckig geht, dann kommt auch keine Revolution. Tut mir leid. Gibt es Forschungsergebnisse? Zu Götz Werner konkret würde mich auch erschrecken, was ich bisher von ihm gehört habe, ist, dass er ein bedingungsloses Grundeinkommen will. Wäre interessant, das genau nachzuverfolgen. Mit den Parteien, das ist eigentlich ähnlich. Es muss eine gesellschaftliche Diskussion zum Thema Grundeinkommen und auch übrigens zu anderen Alternativen zum herrschenden Kapitalismus irgendwie auch jenseits überparteilich mit einem gewissen Schwung auch geführt werden, was nicht bedeutet, dass Parteien deshalb komplett uninteressant sind. Also BRSG möchte ich sagen, da gibt es auch interne harte Auseinandersetzungen und da sind die, die mit massiv gegen das Grundeinkommen sind, die also sowas wie eine Verpflichtung zur Arbeit durchaus noch wollen, durchaus noch in der Mehrheit. PGS ist nicht viel anders. Also es geht gerade darum, die so die traditionsarbeiterbewegte Linke, die ist da konservativer als uns hier mehrheitlich wahrscheinlich lieb ist. War noch irgendwas besser in dieser Gesellschaft? Zahlen? Naja. Das mit den Steuern, das ist, ich meine, das ist auch ein Risiko, wenn man den Leuten sozusagen ankreuzen lässt, wofür würden sie denn gerne Steuern zahlen? Wenn dann die Rubrik kommt für arbeitsunwillige Arbeitslose, ob da jemand, also, ich sehe da nicht, es gibt schon auch Argumente, die das ist für Moment, das ist eine fiese Definition, die muss man ja da so nicht reinschreiben, ja? Und dann sagen, nein, ich kann doch sagen, würden Sie Steuern zahlen wollen, damit alle gleichermaßen sozusagen hier erstmal eine Existenz führen können und frei entscheiden können, wie sie sich ausbilden, wie sie tätig werden. Ja? Das ist doch eine ganz andere Formulierung, als wenn ich sage, das ist irgendwie jemand, der ist unwillig zu arbeiten. So, ich bin unwillig zu arbeiten. Würde jemand im Raum Steuern zahlen wollen? Ich weiß nicht. Ach ja, das eins zu dem globalen Startschuss an Thomas. Das ist auch so ein schönes Beispiel. Das Grundeinkommen löst das Problem der globalen Ungleichheit nicht, aber es verschärft sie auch nicht. Also es spricht alles dafür, lokal zu beginnen, also regional begrenzt. Das hat eine Ausstrahlungswirkung, das verschärft diesen wirtschaftlichen Standortwettbewerb nicht, sondern im Gegenteil, es mildert ihn eher ab. Also es gibt, wenn man wirklich das erfolgreich umsetzen will, keinen Grund auf so einen globalen Startschuss für ein perfekt gerechtes Grundeinkommen zu warten. Den gibt es doch schon. Was denn? Ja, es gibt 4 Länder auf der Welt, wo es ein Grundeinkommen gibt. Richtig, das kommt noch dazu. Das ist ja wohl in anderen Ländern stark, wie jetzt Namibia, Brasilien und andere. Es gibt eins in Saudi-Arabien, es gibt eins in Kuwait, es gibt eins in Katar. Die haben alle aufgrund ihres Ölreichtums ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das wird ja und das ist das, was ich wollte. Und was kann ich jetzt nicht sagen? Es gibt noch ein paar andere. Entschuldigung, wir liefern denen das Geld, was sie dazu brauchen, mit Grundeinkommen. Wo man das nachgießen? Kannst du bei der Botschaft anfangen, wie den ganzen Dossier dafür werden will. Aber es scheint uns auch wieder so ausrechnen, dass nicht global verankert wird. Was ich sagen wollte, ist, dieser Gedanke, den du eben so abgebügelt hast, abgebügelt hast, dass Ökologie oder Energiethema nicht mit dem Grundeinkommen zu verbinden, da bleibt uns gar nichts mehr anderes übrig in 10 bis 15 Jahren, dass wir die natürlichen Ressourcen auf der Erde eben gleichmäßig verteilen. Und das ist im Wesentlichen fossile Energie und der ganze andere Kram, den wir haben, also die Alternativen, die er gesagt hat. Ja. Und ich bin der Meinung, dass das eine das Ergebnis des anderen ist und nicht umgekehrt. Das Grundeinkommen wäre die Folge unseres Energiedenkens, unseres Bewusstseins, mit den natürlichen Ressourcen dieser Erde umzugehen und die gerecht zu verteilen auf dieser Welt und nichts anderes. Ja, diese Grundeinkommens, die national zu gestalten, das ist so, als wenn wir hier uns jetzt alle hier die 1000-Mark-Scheine verteilen, das hat überhaupt keine Wirkung. Wir müssen das auf diese Energiebasis stellen. Und wenn wir das nicht auf die Energiebasis stellen, dann werden wir in 30 Jahren, diese Gesellschaft hier, sich das nicht mehr leisten können, den Arabern, in Saudi-Arabien, ihr Grundeinkommen zu finanzieren. Punkt. Ja, das ist das, was ich sagen wollte. Und zu Götz Werner möchte ich sagen, ich hatte nach einem Interview im Deutschlandfunk, ja, habe ich mich also dann mal hingesetzt und habe ihm eine E-Mail geschickt, ja, und habe mich als zu erkennen gegeben, dass ich seit also langer Zeit schon auch Sympathisant des Netzwerks Grundeinkommen bin und habe ihm das mitgeteilt und habe gesagt, ich bin ein Prototyp des Existenzgeldempfängers. Seit 1990 kriege ich nur dieses beschissene Arbeitslosengeld und ich habe seitdem fast 4 Millionen Projektgelder ausgegeben. Ja? Bin also auch ein Unternehmer, falls euch das interessiert. Steht auf meinem Rücken, was ich mache. Das hat er mir geschickt. Ein Bon für Zahnpasta, wenn er also Zahnpasta dann schickt der Firma Professor Götz Werner, RWM, ja, www.wm.de und dann könnt ihr eine Zahnpasta abholen. Ja. Wenn man ihn Ich hatte also irgendwie an den Brief gedacht, dass er irgendwie mal was schreibt. Da ist ja interessant, für Professor für Entrepreneurship in Karlsruhe, dass er das mal gesagt hätte. Es gibt auch einen in Berlin, den Faltin an der FU, der ähnliche Ansätze hat wie er. Und es gibt sehr, sehr viele Kooperationspartner, die mitdenken. Weil es geht nicht darum, jetzt eine Utopie morgen zu verwirklichen, aber sie in die Gedanken, in das Bewusstsein der Leute zu bringen, finde ich schon sehr wichtig. Und mein Hintergrund ist eben der erneuerbaren Energien. Ja? Und ich bin fest davon überzeugt, dass das wird die Ökonomie der Zukunft. Und das wird vielleicht ermöglichen, dass wir irgendwann mit den Ressourcen umgehen können, ja? Nämlich sparsam. Ja? Und dann vielleicht auch sowas finanzieren können daraus, so wie die Saudis jetzt ihrem ganzen Volk ein Einkommen von $10,000 im Monat finanzieren. Ja? Das haben die nämlich verbrieft oder so. Und die finanzieren es aber aus dem Ölkonsum, den wir hier mit unserer Energie praktisch finanzieren. Ja? Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man sollte man nicht außer Acht lassen bei dieser Grundeinkommensdiskussion. Ein winziger Satz dazu, zum Stichwort Bewusstsein. Norwegen, ja, auch, ja, hat genauso Öl. Ja. Ja. Umgerechnet auf den Kopf ist jeder Norweger Euro-Millionär. Ja. Aber in Norwegen gibt es kein Grundeinkommen. Ja. Aber weil sich das nicht schickt, ja, für den protestantischen Skandinavien. Ja, okay. Ja. In Saudi-Arabien gibt es Grundeinkommen. Die haben damit kein Problem. Also, das ist klar, es ist eine Frage des Bewusstseins. Also ich wollte nur noch mal ganz kurz den Punkt aufgreifen, wie du vorhin gesagt hast, du bist unwillig zu arbeiten. Ich finde einfach durch die Tatsache, dass du hier heute Abend dieses Seminar machst, du weißt du genau das Gegenteil. Und ich denke auch bei vorhin von guten Ansätzen die Rede war, dass es ganz wichtig ist und in der Vergangenheit, in der Geschichte sich immer wieder bewahrheitet hat, dass es solche Leute wie dich und viele andere, die Aufklärungsarbeit betreiben, bedarf, die eine große Masse von Leuten davon überzeugen, dass es gute Ansätze sind. Und wenn man viele Leute damit mobilisieren kann, braucht man keine Parteien wie die WASG oder sonst irgendwie, sondern kann eine Revolution von unten machen. Und heute für Mittel von Internet und sonstigen Medien, denke ich, müsste das eigentlich noch mehr machbar sein. Und wenn viele Leute aufgeklärt sind und viele Leute merken, dass es andere Möglichkeiten gibt. Also die Überschrift von diesem Seminar heißt ja, eine andere Ökonomie ist möglich, dann ist es tatsächlich auch möglich und machbar. Es sind viele Diskussionen noch offen. Saudi-Arabien gibt es einen Haufen. In Deutschland hätte man früher gesagt Gastarbeiter, also Leute aus Indien, aus sonst wo, die dieses Grundeinkommen nicht bekommen. Ja, ja, ja. Ist immer wieder das Wort der sinnvollen Tätigkeiten gefallen. Also wir beschließen jetzt, was sinnvolle Tätigkeiten sind. Das wäre eine extra Diskussion, wie soll sowas eigentlich ablaufen? Wer ist dann derjenige, der das Feeling dafür hat, was eine sinnvolle Tätigkeit ist und was nicht? Also das sind offene Fragen, möchte ich nur mal hier im Raum so stehen lassen, auch offen. Wie gesagt, es gibt in Berlin eine Initiative zum Thema Grundeinkommen. Es sind vier Wochen, heute in vier Wochen am 29. in Mehringhofen, 18 Uhr. Es gibt auch dieses bundesweite Netzwerk. Das liegen hier Flyer rum, könnt ihr euch gerne bedienen. Sonst, was habe ich alles vergessen? Jetzt zu der Seminarreihe, gibt es da eine Fortsetzung? Die Seminarreihe, so wie die jetzt geplant war, ist erstmal vorbei. Und wir werden uns weiter überlegen, wie es weitergeht und wie die Diskussion weitergeführt werden, zu Hotel, eine andere Studie. Und es wird dann in den Medien, in der Presse oder in Termin und so weiter. Ja, das ist die Liste da. Genau, eine Liste, das ist als Schuld. Genau, dann ist jetzt auch die Zeit um und ich bedanke mich für die aufmerksame Diskussion.